Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Drug Design oder genauer gesagt auf Deutsch und etwas präziser Wirkstoffforschung, also dem Teil der Pharmakologie letztendlich, der sich darum kümmert, wie ein Medikament im Kern funktioniert, also wie der Wirkstoff, der aktive Wirkstoff im Medikament funktioniert und wie man die findet, diese Wirkstoffe, ausgehend von der Problemstellung, dass man eine bestimmte Krankheit beeinflussen will oder ein bestimmtes Molekül beeinflussen will. Unser Gast ist Bernd Rupp, der arbeitet am Leibniz-Zentrum für molekulare Pharmakologie in Berlin. Das ist eine der Episoden, die irgendwie witzig zustande gekommen sind, weil Bernd ist Hörer, Omega-Tau-Hörer, und er hat mir eine E-Mail geschrieben, hatte da eine Anmerkung zu der Episode zu Analogcomputer und hatte den Fehler gemacht, Fehler in Anführungszeichen, die E-Mail von seinem Arbeitsplatz-Account auszuschreiben. Ich habe den Footer gelesen, ne, habe da eben gesehen, Leibniz-Zentrum für molekulare Pharmakologie. Dachte mir, das klingt aber spannend, habe ihn gefragt, was er macht. Er hat es mir gesagt, habe ich ihn gefragt, ob er eine Episode mitmachen will, und er hat ja gesagt. Und deshalb sind wir jetzt hier, oder deshalb ist er jetzt hier und erzählt was über Drug Design bzw. Wirkstoffforschung. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich noch kurz was anderes ansprechen. Und zwar gab es ja schon immer oder schon sehr lang die Möglichkeit, dass ihr per Flatter oder per PayPal ein bisschen finanziell Omega Tau unterstützt, um Serverkosten, Audio-Equipment und so weiter ein bisschen zu finanzieren. Wir haben auch in den vergangenen Monaten, so ungefähr über das vergangene Jahr, immer genügend über Flatter und PayPal an Spenden bekommen, dass diese laufenden Kosten finanziert waren. Es gibt jetzt noch eine andere Seite, die seit einer Weile zur Verfügung steht, um Creators zu unterstützen. Und das ist Patreon, patreon.com. Und da läuft es eben so, dass man als Unterstützer, also das wärt in dem Fall ihr, einen bestimmten Betrag pro Creation, also in dem Fall pro Podcast-Episode, pledged, also quasi versprecht. Und das wird dann am Ende des Monats von der Kreditkarte abgebucht. Und inzwischen sind da eine ganze Reihe sozusagen selbstständiger Schaffender oder wie auch immer das jetzt nennen will, Podcaster, Künstler, alles Mögliche, auf dieser Seite zu finden. Und da würde ich euch generell einfach ermutigen, wenn ihr da irgendwelche Dinge konsumiert, die umsonst sind, schaut doch mal nach, ob ihr denjenigen, der das macht, da nicht ein bisschen unterstützen könnt. Und klar, das gilt natürlich auch für Omega Tau, also für mich. Also der Account ist auf Personen ausgerichtet, in dem Fall bin es eben ich. Und ich habe mir überlegt, um das ein bisschen konkreter zu machen, ich bin im Oktober beruflich, also für eine Konferenz in USA, und habe mir überlegt, dass ich die Reise da eine Woche oder halt ein paar Tage ausdehne, um da noch ein paar Podcasts aufzunehmen. Und ich habe jetzt gesagt, wenn in den nächsten ein, zwei Monaten insgesamt $100 pro Episode zusammenkommen, das sind dann also $200 pro Monat, dann kann ich damit im Prinzip diese Reise finanzieren. Also ich brauche halt einen Mietwagen und ein Hotel, könnt ihr ja selber ausrechnen, was da ungefähr zusammenkommt. Und dann würde ich da eben ein paar Tage länger drüben bleiben und noch ein paar coole Podcasts aufnehmen. Ich weiß natürlich noch nicht welche, das muss ich alles erst noch organisieren, aber da müsst ihr mir halt vertrauen, wie immer. Also, wenn ihr Lust habt, euch da ein bisschen zu beteiligen, geht mal zu patreon.com und pledged da halt einen für euch angemessenen Betrag. Wir haben schon 10 oder 12 Patrons, die da unterstützen bisher. Und da geht es von 50 Cent pro Episode bis zu $5 pro Episode. Also es könnte auch höher gehen. Auch viel weniger macht wahrscheinlich keinen Sinn. Und ja, macht euch da halt mal Gedanken. Würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen würden. Ich hätte Lust auf diese paar Tage zusätzlicher Podcast-Reise. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ich denke, ihr habt auch was davon. Meine Patreon-Seite ist von der Omega Tau-Webseite aus verlinkt auf der rechten Seite, wo auch die Flatter und anderen Donate-Buttons sind. Geht auch direkt patreon.com/Markus Völter mit OE. Gut, so viel dazu und jetzt unser Gast Bernd Rupp mit seiner Vorstellung. Okay, ich bin Bernd Rupp. Ich arbeite derzeit am FMP. Das ist das Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie und bin dort in der Gruppe Drug Design und Molecular Modeling und dort verantwortlich für IT und Database Design. Ja, ursprünglich gelernt habe ich mal studierter Chemieingenieur für pharmazeutische Chemie und habe mich dann aber relativ früh dann eben eher für eine theoretische Schiene entschieden, weil ich eigentlich, ich komme eher aus der Analytik und mich hatte da halt eher interessiert, dann, wie kommen diese Spektren zustande, wie kann man die Molekülbeschreibung und so weiter. Und deswegen hatte ich mich mehr und mehr in die theoretische Abteilung orientiert und bin dann auch durch meine Promotion da sozusagen hängen geblieben. Und nach einigen Zwischenstopps sozusagen in anderen Instituten jetzt mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter am FMP, also dort auch eine feste Position, was ja mittlerweile im öffentlichen Dienst ja sehr selten ist, sag ich mal. Ja, leider. Da jammern ja die Kollegen von Methodisch Inkorrekt immer drüber. Ja, nicht ganz zu Unrecht. Ja, nee, klar, sicher. Ja. Dann, wir wollen heute reden über Drug Design oder auf Deutsch Wirkstoffforschung. Ja. Willst du mal versuchen, das ganz grob einzuordnen, um was sich da handelt? Ich meine, wir haben ja dann genug Zeit, um das im Detail zu besprechen, aber mal so ganz grob. Also jetzt die Wirkstoffforschung jetzt ganz, ganz im engsten Sinne ist also wirklich, wirklich nur ein spezifisches Molekül oder auch einen spezifischen, jetzt wird es eigentlich schon schwierig, sag ich mal, eine spezifische Struktur oder eine strukturelle Beschreibung zu finden für ein Zielmolekül, das dann im Endeffekt im Körper dann vielleicht irgendeinen Mechanismus steuert, also triggert irgendwie. Ja? Das heißt also, wir suchen irgendwelche Impulse für irgendwelche Schalter, sag ich jetzt mal. Ganz das heißt, die Schalter sind quasi im Körper irgendwelche existierenden Botenstoffe oder Zellen oder irgendwas? Botenstoffe wäre jetzt schon ein Wirkstoff, ja. Du musst jetzt unterscheiden von Liganden und von Targets, ja. Also Schlüssel und Schloss, ja. Okay, also. Und wir suchen in der Regel sozusagen Schlüssel zu Schlössern, ja. Und Targets sind in der Regel eher Proteine, DNA kann ein Target sein, bestimmte Zuckermoleküle können ein Target sein oder ganze Lipidstrukturen. Manchmal ist ein Target auch ein bestimmter Endpunkt, ne? Also wo man gar nicht so jetzt molekular, dann spricht man eher von phänomenologischen Geschichten, ja, also eher, dass man halt sehen will, dass bestimmte Mechanismen oder bestimmte Eigenschaften einfach zum Beispiel Fieber senken oder sowas, wo es jetzt erstmal, das ist im Endeffekt ist Drug Design oder Wirkstoffforschung uralt, ja, also wenn du guckst, früher schon in der Volksmedizin, die Leute haben einfach Pflanzenextrakte genommen, wo sie wussten, das senkt ein Fieber, ja. Und haben die dann so weit weiter extrahiert, zum Beispiel wenn wir bei Fiebersenken bleiben, erstmal auf einer Weidenrinde rumgekaut, was natürlich irgendwann mal ein bisschen unangenehm war. Dann hat man eben einen Extrakt gekocht, einen Tee, das ist einfacher zu applizieren. Und dann später ist einer auf die Idee gekommen, weil der Weidenrindenextrakt schmeckt ja doch ziemlich bitter. Man acetyliert die Geschichte und dann hat man die Acetylsalicylsäure, und dann ist man beim Aspirin. Also, aha, so. Okay. Ja, das heißt also, Targets sind die Dinge, wie du sagtest, Proteine oder DNA-Stücke zum Beispiel, die im Körper vorhanden sind und die man in irgendeiner Art und Weise beeinflussen will, weil die zum Beispiel für Krankheiten oder andere negative Aspekte verantwortlich sind. Genau. Na, und was war der andere Begriff neben Target? Ja, an dem Target gibt es eben, dass du ein bestimmtes Phänomen, ein Symptom bearbeitest, zum Beispiel phänomenologisch sozusagen. Aber da müsste ich ja dann erstmal rausfinden, welches sozusagen molekulare Target für dieses Phänomen zuständig ist, damit ich es dann... Das wäre der Optimalfall, genau. Das wäre eigentlich immer der Optimalfall. Danach strebt man eigentlich auch immer. Bloß zum Teil ist es halt schwierig, ja, weil du hast halt die Zellen, beziehungsweise, ja, sagen wir mal allgemein Zellen, das könnten ja auch endogene und exogene, also sprich, es können ja auch Bakterien sein, ja. Das Problem ist oft, da laufen viele Mechanismen parallel oder sie greifen ineinander über. Das heißt also, wenn du selektiv einen bestimmten Mechanismus ausschaltest, dann bypasst die den irgendwie und versucht sich ja trotzdem noch irgendwie am Leben zu erhalten. Ja? Ja, und ja. Deswegen häufig scheitert dann sozusagen so eine Entwicklung eben genau daran, dass man vielleicht ein cooles Target gefunden hat, einen guten Mechanismus, sagen wir mal in vitro gefunden hat. Also sprich, man hat den isoliert und hat das überprüft, außerhalb der Zelle. Ja. Und wenn man dann wieder guckt, in der Zelle auf einmal funktioniert es nicht. Das kann dann die unterschiedlichsten Gründe haben. Ja, das also, kann also natürlich sprich, schon. Das Gesamtsystem ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Und man hat quasi durch genau. das Target nur einen Aspekt gefunden. Und wenn man den halt beeinflusst, dann passiert entweder gar nichts oder es passiert was Unerwartetes oder der Mechanismus wird irgendwie umgangen und Alternativen werden verwendet. Genau. Weil man eben das Gesamtsystem nicht verstanden hat. Genau, genau. In der Regel nichts passieren tut meistens nicht. Da sind wir eigentlich in der Forschung mittlerweile schon so weit, dass wenn wir einen Liganden basteln und es auch wirklich die Struktur, also wenn wir auch wirklich die Struktur in Händen halten, die dann auch wirklich verantwortlich ist für die Interaktion, ja, dann ist es in der Regel auch schon so, dann wird dieser Mechanismus eigentlich schon auch beeinflusst. Okay. Problem ist nur, dann kommt in vivo der Wirkstoff auch dahin, wo er hin soll. Ne? Also das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Baustelle. Also die Frage, wie man den Wirkstoff, den ihr da gegebenenfalls identifiziert habt, überhaupt an die Stelle bringt, wo er dann an das Target andocken kann. Genau. Nochmal ganz kurz einen Begriff, einen deutschen Begriff Ligand verwendet. Ligand ist das Ding, das ihr baut, designt, um damit das Target zu beeinflussen. Also quasi das Gegenstück, das ihr baut. Genau. Deswegen, mein Chef ist immer sehr unglücklich, dass wir unsere Gruppe Drug Design nennen mussten. Er hätte lieber Ligandendesign gehabt, weil wir sind so weit in der Grundlagenforschung, dass wir von Drugs noch gar nicht reden wollen, sondern eigentlich wollen wir erstmal nur Liganden haben. Wir wollen eigentlich häufig erstmal nur überhaupt wissen, wie funktioniert dieser Mechanismus und wie können wir ihn beeinflussen. Ja. Ja. Da geht es noch gar nicht darum, wie wird dann mal die Tablette am Schluss verblistert und was wollen wir dann dafür an Geld verlangen. Ja. Und der Begriff Drug Design, wird der üblicherweise als Synonym von Ligandendesign verwendet oder betrifft der tatsächlich die gesamte Entwicklung von einem Medikament? Ich war da auch so ein bisschen verwirrt in der Vorbereitung, muss ich sagen. Das Problem ist da, das hat natürlich eine sehr große politische Komponente, das muss man da sagen. Lässt man das raus und man ist ganz scharf, müsste man eigentlich sagen, korrekter wäre, wenn man Ligand Design nimmt und man sagt nicht Drug Design. Mhm. Aber im Angelsächsischen ist es eigentlich so, dass das eigentlich synonym verwendet wird. Okay. Ja. Okay. Bloß bei uns gibt es eigentlich, also in Deutschland gibt es die klare Unterscheidung zwischen Wirkstoffforschung, ja, und Arzneimittelentwicklung. Ja, ja, ja. Zur Arzneimittelentwicklung, da gehört dann noch viel, viel, viel, viel mehr dazu. Ja, ne? Ich meine, wir wollen ja heute eben tatsächlich über Wirkstoffforschung reden, aber wir sollten vielleicht ganz kurz den Kontext liefern, was die Arzneimittelentwicklung dann, was haben wir da sonst noch für Aspekte? Wir haben gerade schon die Frage angesprochen, dass der Wirkstoff irgendwie zu seinem Target muss, also der, ich nenne das mal Transport, ist ein Aspekt. Genau, ja, ja, der Transport ist wäre ein Aspekt. Die Applikation ist dann da halt ganz wichtig. Das findet tatsächlich auch schon im Ligand-Design oder im Drug-Design am Anfang schon statt, dass sozusagen wir relativ früh schon darauf achten, wirklich auch Substanzen zu nehmen, die eine möglichst hohe Löslichkeit, sprich möglichst gut oral verfügbar sein können. Also wenn, dann möchte man, dass die Leute am Schluss eine Tablette nehmen und nicht das IV oder sowas appliziert bekommen müssen. IV, ja, weil ist intravenös spritzen. Intravenös oder IM, also irgendwie mit einer Nadel wollen wir eigentlich nicht, weil selbst ja. intramuskulär oder subkutan, also unter die Haut, wäre was Leute nur ungern machen. Ich denke mal, jeder, der schon mal eine OP hatte und sich dann hinterher wochenlang diese Heparinspritzen setzen musste, das geht nur unter die Haut, aber ein Spaß ist es nicht wirklich. Ja. Und am einfachsten sind bei Erwachsenen halt Tabletten, bei Kindern sind es zum Beispiel Zäpfchen. Ja, ne? Klar, weil sie da nicht schlucken können. Nee, was heißt nicht schlucken? Probier mal bei einem Fünfjährigen das durch die geschlossenen Zahnreihen zu kriegen. Ja, das kriegst du halt ohne Gewalt fast nicht auf. Das ist ja eigentlich eher die Darreichungsform, ne? Also genau. Aber die kannst du halt durch die Eigenschaften des Liganden schon sehr stark beeinflussen, weil wir wissen ja, wie die sozusagen, wie es im Mund, im Magen und in der Speiseröhre, wie es da ausschaut, da sind ein sehr großer Trigger sozusagen die physikalischen Eigenschaften des Liganden. Ja? Also wenn der einfach da sich im Speichel schon löst, beziehungsweise im Magensaft schon löst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der über die Schleimhäute dort, vor allen Dingen im Dünndarm, dann aufgenommen wird. Ja. Ne? Das wär natürlich optimal. Ne? Und wie geht es dann weiter? Mal angenommen, der geht durch die... geht quasi im Dünndarm, wird aufgenommen. Das heißt, es sind dann schon jenseits der Dünndarmwand die betreffenden Targets oder muss der Wirkstoff dann gegebenenfalls noch irgendwo durchs Blut irgendwo hintransportiert werden und ist das, wie kann man das steuern oder beeinflussen oder ist das dann automatisch so, dass der verteilt wird? Wenn du einen Protonenpumpenhemmer machen möchtest, ja, also sprich was deine, ein Protonenpumpenhemmer, das heißt also, du willst deine Magensäure runter regulieren, ja. Also das ist für jeden, der schon mal Magenprobleme hat, der kennt die vielleicht, das Omeprazol oder sowas, ja. Da wären die Targets natürlich direkt in der Magenschleimhaut. Ja. Ja, aber wenn du jetzt irgendwas anderes ansprechen willst, wenn du Zahnschmerzen hast, dann musst du natürlich deinen Nerv wahrscheinlich eher im Hirn beziehungsweise vielleicht auch den Effektornerv am Zahn oder sowas eher abschalten. Dann muss das natürlich übers Blut erstmal dahin, das und ist klar. Dieser Mechanismus, muss man da auch irgendwas dafür tun oder funktioniert das automatisch, dass wenn man irgendwas in den Körper einspeist, dass das dann auch automatisch verteilt wird? Also ist das auch ein Aspekt, den man sich beim Medikamentendesign dann spezifisch überlegen muss oder... Teils, teils. Also wie schon gesagt, da beachten wir eigentlich primär die Löslichkeit des Moleküls, weil wir haben eine wässrige Umgebung, ja, und das muss einigermaßen ordentlich im Wasser löslich sein, darf aber nicht zu löslich sein. Ja. Wenn ich zu löslich bin, dann geht es eben auch nicht durch die Membranen durch. Außer ich hätte jetzt einen aktiven Transporter in den Membranen. Wenn ich den natürlich nutzen könnte, dann würde ich den benutzen. Da gibt es auch einige Geschichten, die das ausnutzen. Aber das ist schon eher selten der Fall. Ja. Diese kinetischen Eigenschaften, das ist dann eigentlich auch schon wieder ein eigenes Forschungsfeld, auch im Drug Development dann, das nennt man dann eben Pharmakokinetik. Das ist diese physiologisch basierte Pharmakokinetik-Simulation. Da geht es dann sozusagen darum, wie transportiere ich einen Wirkstoff vom Mund zum Ziel. Okay. Und da gibt es sehr ausgefeilte, auch Computermodelle dafür. Das heißt also, mittlerweile ist da sozusagen das, was der Computer eigentlich ständiger Begleiter im Arzneimittel. Da reden wir gegen Ende auch noch detailliert drüber. Genau. Ein anderer Aspekt beim Medikamentendesign ist natürlich noch die Verträglichkeit. Also man möchte möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Sind Nebenwirkungen und Verträglichkeit das Gleiche? Da müssen wir uns mal definieren, was macht man denn überhaupt? Was macht denn ein Wirkstoff? Das hat man ja gerade eben schon mal, der blockiert ein Target. Was ist jetzt eine Nebenwirkung? Ja, der Wirkstoff geht an ein anderes Target. Ja, genau. Das ist einfach Selektivität. Ja, okay. Wir müssen gucken, dass unser Wirkstoff natürlich möglichst selektiv auf dieses eine Target wirkt. Das ist natürlich sehr kompliziert, weil eigentlich müsste man dafür alle in Frage kommenden Targets des Körpers schon vorher kennen. Ja. Ja. Das tun wir leider noch nicht. Ja. Das ist ja was jetzt die ständige Forschung da ist, ständig neue Targets zu identifizieren und zu isolieren. Und da fallen natürlich auch Targets ab, die dann später sich als Mechanismen für Nebenwirkungen rausstellen. Ja? Mhm. Also wir haben eine ganze Bandbreite an Targets, die sind non-druggable. Die würden wir ganz gerne ansprechen, weil die bestimmte Mechanismen beeinflussen. Die sind aber so quer vernetzt, dass wir die zum Beispiel auch gar nicht angreifen dürfen oder nur ganz vorsichtig. Ja, da gab es ja mal diesen Skandal von Bayer da mit dem LipoBuy, wenn du dich daran erinnern kannst. Da ist genau sowas passiert. Das ist ein Statin gewesen. Statin sind Blutdrucksenker, richtig? Ja, genau, genau. Okay. Und die, ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail eingehen, aber die greifen ein spezifisches Target an. Das ist sehr weit unten im Mechanismus, ja, in einem bestimmten Mechanismus. Der Witz jetzt an der Sache ist aber, du hast nur eine gewisse, nennt man pharmazeutische Breite. Das heißt also nur, du darfst diesen Mechanismus nur in einem gewissen Fenster triggern. Wenn du da drüber hinausgehst, dann unterbindest du ihn zu sehr, sodass deine Nebenwirkung überhand nimmt. Also mit Fenster genau meinst du jetzt Dosierung bzw. Menge? Ja, okay. Genau, die Dosierung. Ja, das nennt man therapeutische Breite. Okay. Nennt man das ist die Dosierung, in dem sozusagen ein Wirkstoff therapeutisch interessant ist. Ja. Wenn du drunter bist, dann wirkt er nicht. Ja. Das ist zum Beispiel bei den Antibiotika sehr schlimm dann, weil dann züchtest du dir Resistenzen hin. Ja. Oder bei Herzmitteln ist natürlich auch nicht angenehm, weil dann in der Regel hast du dort auch schon Nebenwirkungen, die du dann halt rausforderst. Zum Beispiel interessant ist aber, wenn du Aspirin zu niedriger nimmst, ja, dann hast du zum Beispiel nur den blutverdünnenden Effekt. Das nehmen dann zum Beispiel auch einige Leute, die Herzinfarkt gefährdet sind. Die kriegen zum Beispiel nur ein paar Milligramm Aspirin, ja, Acetylsalicylsäure, das reicht schon zum Blutverdünnung. Mhm. Jetzt aber zurück zu den Statinen. Da ist nämlich der Fall gewesen, dass wenn du zu hoch dosierst, dass du dann ganz starke Wechselwirkungen hast. Und zwar, das geht in den Stoffwechselmechanismus rein, wo deine Muskeln aufbaut. Und man nennt es dann eine Rhabdomyolyse. Das heißt also, das sind induzierte Muskelfaserrisse, im ganz grob gesprochen jetzt. Ne? Ja. Und dein am stärksten beanspruchter Muskel ist das Herz. Das ist also dann, wolltest du eigentlich ursprünglich dein Herz was Gutes tun? Und wenn du es jetzt überdosierst, bist du natürlich total kontraproduktiv. Ja, weil du dir dann im Endeffekt zerreißt dir dann dein Herz. Ne? Wenn du unter Druck, das ist wie bei einer Pumpe, ne? Wenn du die Membran dann überanspannst, irgendwann reißt dann halt. Ja. Und das ist deswegen Rhabdo, das ist vom Abriss. Ja. Rhabdomyolyse, das Myosinsystem ist eben dieses System in den Muskelfasern und die reißen einfach aus. Und das war jetzt bei dem LipoBuy, das war ein Statin, das in sehr niedrigen Dosierungen sehr gut gewirkt hat. Ja? Mhm. Und das heißt also, die Tabletten, die waren sehr niedrig dosiert, weil eben das ein sehr, sehr hohes Potenz hat. Der Wirkstoff hat ein sehr hohes Potenzial gehabt. Ja. Und jetzt war aber dummerweise, was Bayer nicht bedacht hatte in dem Fall, war es in Amerika sehr hip, dass die Kardiologen in der Regel eine höhere Dosis verordnet haben. Also die haben sozusagen immer gesagt, so viel hilft viel, nimm zwei. Ja. Und das haben sie bei dem LipoBuy auch gemacht. Und den Fehler, den Bayer meiner Meinung nach, also ganz, ganz meine Meinung gemacht hat, um eben das zu unterbinden, haben die gedacht, sie machen den was Gutes und sie bieten für Amerika eine höhere Dosierung an. Ah, da war es noch mehr sozusagen. Genau, und damit waren die über der therapeutischen Breite und da sind einige Leute dann wirklich an dieser Rhabdomyolyse dann gestorben. Und das hat sich dann eben rausgestellt, dass die gnadenlos überdosiert war. Und die Konsequenzen für Bayer kannst du ja die sind ja damals haarscharf eigentlich dran vorbeigeschrammt, dass sie nicht ihre komplette Pharma-Sparte hätten einstellen müssen. Das war also ganz dramatisch und damals. Und was da molekular passiert, ist quasi, dass der Wirkstoff oder der Ligand an ein anderes Target andockt, das man nicht geplant hatte und dann da halt irgendwelche anderen Effekte produziert, die man halt nicht will. Jetzt mal im Allgemeinen Nebenwirkung ist so definiert. Das Interessante bei den Statinen war, dass man diese Nebenwirkung kannte und man wusste sogar, welches Target das da angesprochen wird. Man kann das nur nicht verhindern, weil diese Mechanismen sind so stark ineinander verwoben in den Zellen, dass du es nicht schaffst, sozusagen ganz isoliert häufig nur einen Mechanismus zu triggern, weil dieses Target, das du hast, verwoben ist in mehreren Mechanismen. Ja. Das ist das Problem daran. Das heißt also, ich muss nur unter eine bestimmte Schwelle oder meistens kann ich nur unter eine bestimmte Schwelle triggern, dann schalte ich einen Mechanismus oder einen Zweig, wenn ich Glück habe, aus und triggert es dann in eine andere Richtung. Sozusagen. Und warum hängt es von der Dosierung ab, welche von diesen verschiedenen potenziellen Targets jetzt angesprochen werden? Hat das was mit der Leichtigkeit der Bindung zu tun oder wie kommt das? Also bei den Mechanismen hat es dann eher was zu tun, wann, wo was stattfindet. Da darfst du dir das nicht vorstellen, dass das wie ein Lichtschalter ein Schalter ist, sondern das sind ganze Kaskaden. Ja? Ja. Das sind also riesenlange Kaskaden und du triggerst halt bestimmte Punkte. Das ist auch viel noch, ja, da werden mich jetzt wahrscheinlich viele kreuzigen, aber das ist viel noch auch Trial and Error. Ja? Das ist also diese ganze klinische beziehungsweise dann in vivo Geschichte. Dafür braucht man dann auch wirklich zum Teil auch Mausmodelle beziehungsweise dann klinische Studien, um dann zu sehen, wenn man denn die ganzen Vorstudien alle bestanden hat, um dann zu sehen, ob man wirklich an den richtigen Punkt angreift. Häufig ist es so, dass dieses Target am Anfang sehr, sehr oder man denkt, man hat da ein hohes Potenzial, aber ganz, ganz viele von diesen Punkten sterben eigentlich schon ganz kurz nach der Target-Isolation, weil man dann schon mal sieht, dass einfach die Liganden, die dort angreifen, sehr, sehr ubiquitär ist. Also, dass man einfach nichts Selektives findet. Ja, das ist halt auch ein Problem. Die Zellen, schau mal, sind alles Proteine, die zwar unterschiedlichst gefaltet sind, unterschiedliche Strukturen haben, aber im Endeffekt sind es ja doch Proteine. Ja, und die doch sehr, sehr häufig sehr ähnlich aufgebaute Liganden, also endogene Liganden binden. Und darauf sind die jetzt auch spezialisiert. Ja. Ne? Und Verträglichkeit ist dann quasi was nicht auf dieser molekularen Ebene passiert wahrscheinlich, sondern einfach was weiß ich, das Ding macht, dass dir schlecht wird oder sonst irgendwas. Und ja, Übelkeit, genau. Das kann natürlich schon sein, dass dort bei dir im Magen irgendwie molekular was angesprochen wird. Das kann aber natürlich ganz einfach auch so sein, stell dir vor, du übersäuerst deinen Magen. Ja, genau. Ja? Und das ist ein physikalischer Vorgang dann. Ja. Ja? Wobei diese physikalische Trigger dann natürlich auch ein ziemlich starker sein kann. Ja? Und da kann man aber in der Regel, also bei solchen Verträglichkeiten, also zum Beispiel beim Aspirin kennt man es ja, Bayer macht da, oder behauptet zumindest, da schön zu puffern, ja, um dann eben die Geschichte magenverträglicher zu machen. Da gibt es dann auch, das nennt man dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, das sind sogenannte Prodrugs, nennt man die dann. Das heißt also, wenn wir einen Liganden gefunden haben und wir wissen, das ist vielleicht jetzt nicht so das Optimale wegen der Verträglichkeit, ja, dann geben wir vielleicht in die Tablette eine Vorstufe ein, die lassen wir schlucken. Wenn die dann resorbiert ist, dann wird die metabolisiert im Körper und wird dann erst das eigentliche Drug, also der eigentliche Wirkstoff. Also ein zweistufiger Freisetzungsprozess. Genau, und der passiert dann zum Beispiel im Körper erst. Und nicht mehr im Magen. Kann auch schon im Magen passieren. Aber das halt kommt halt dann drauf an, welche Unverträglichkeit du da maskieren willst. Also das sind ja dann zum Beispiel gerade mit dieser Übelkeitsgeschichte, da gibt es dann ja auch so Retardierung, nennt man das dann. Das sind aber schon Formulierungsgeschichten. Das heißt also, ja, der Wirkstoff wird einfach umhüllt, ja, im Magen ist ein saures Milieu, dann machst du eben irgendwas Säureresistentes drumrum und dann wartest du, bis du im Dünndarm bist, an einer gewissen Stelle, da schwenkt dann der pH um, eher ins Alkalische und dann löst sich's eben da und dann hast du zum Beispiel die Magenunverträglichkeit zumindest zum Teil schon mal umgangen. Ja. Okay, verstanden. Okay, damit würde ich sagen, lassen wir das Thema Medikamentenentwicklung jenseits des Drug Design oder Ligand Design mal sozusagen sein. Ja. Und gucken uns mal das prinzipielle Vorgehen beim Drug oder Ligand Design an. Wir haben da so eine kleine Liste gemacht und über die können wir vielleicht einfach mal drüber gehen. Also beginnen tut das Ganze ja erstmal mit der Target Identification, also quasi mit der Frage, welches Target möchte ich überhaupt irgendwie beeinflussen. Dazu muss ich vorher natürlich rausgekriegt haben, was dieses Target sozusagen dann tut im Sinne von Krankheit oder andere Effekte. Genau, das aber nicht. Genau. Ist das auch schon eure Aufgabe oder sagt euch da jemand anders, wir haben rausgekriegt, Protein so und so verursacht XY, bitte schaltet es aus? Also ich bin ja jetzt eingebunden mit in der Screening Unit bei uns. Das ist ja, kommt jetzt dann später noch. Ja. Das heißt also, zu uns kommen die Leute eigentlich mit einem isolierten Target dann schon an. Also ich sag mal, das Gros der Leute bei uns am Institut sind beschäftigt mit Target-Isolierung und Target-Identifizierung. Ja. Okay. Eigentlich ja das Gros der Leute, die suchen. Die haben halt irgendwann mal ein Phänomen oder eine Krankheit oder irgendeinen Mechanismus entdeckt und die möchten halt wirklich wissen, wie das funktioniert. Ja. Und also beginnen tut sozusagen tatsächlich mit dem Phänomen, also mit irgendwie hier, was weiß ich, gibt irgendeine Krankheit und jetzt ist eben die Frage, können wir irgendwie rauskriegen, was verursacht diese Krankheit? Ja, genau. Ist es jetzt ein endogener Effekt, also sprich, ist es bei dir in den Genen irgendwie angelegt, dass du bestimmte, vielleicht eine Mutation irgendwo hast, dass du bestimmte Sachen nicht mehr so verarbeiten kannst oder sonst irgendwie irgendeine Besonderheit bei bestimmten Krankheiten. Ja? Ja. Oder ist es eben ein exogener Effekt, also sprich, du bist irgendwas ausgesetzt gewesen oder zum Beispiel irgendwelchen Viren oder Bakterien oder sowas, die dann vielleicht sogar was bei dir geändert haben, oder irgendwelchen physikalischen, so Strahlungen oder sowas, Und da versucht man eben sozusagen ein Schema zu isolieren und dann halt eben auch ein Target, Also einen Mechanismus, sage ich erstmal. Und wenn man den Mechanismus oder das Phänomen und den Mechanismus dann isoliert hat, dann versucht man natürlich festzustellen, wie ist dieser Mechanismus molekular aufgebaut? Also warte mal, mit Mechanismus meinst du quasi potenziell mehrere ineinandergreifende Vorgänge oder sich beeinflussende Moleküle, potenziell eine Kette. Und, wenn du dann eben sagst, ein Target identifizieren, dann würde man quasi diesen Mechanismus versuchen zu verstehen und sagen, wenn wir jetzt diesen einen Ding rausnehmen, dann stoppt der Mechanismus, dann stoppt der ganze, die ganze Kette. Genau. Mhm. Und das Problem ist halt eben, beim Stoppen dieser Ketten muss ich mich halt an gewissen Regeln halten. Und die beschränken deine eigenen Möglichkeiten, die du hast im Wirkstoff. Ja. Also wenn ich jetzt eine Bakterie habe, ich kann jetzt keinen Menschen auf 60 Grad erhitzen, um die ganzen Bakterien abzutöten. Ja. Das würden die eigenen Bakterien umbringen. Und es würde die Menschen umbringen, das ist klar. Ne? Ja. Du musst dich halt an physiologisch, das war jetzt ein blödes Beispiel. Ja, klar. Aber du musst dich halt an gewissen physiologischen Parametern halten und trotzdem einen Effekt erzeugen. Mhm. Und diesen Vorgang, den bezeichnen wir jetzt als Screening. Habe ich das richtig rausgehört, dass man quasi. Ja, jetzt sind wir immer noch beim Target Identification. Okay. Da sind wir immer noch, also das ist alles, was so, das kann in der Klinik passieren, das kann auch, das sind manchmal, es ist Biologen, die dann irgendwelche Ziele haben, die dann sozusagen irgendwelche klinischen Berichte haben oder sowas. Ich weiß gar nicht, wo die alles ihre Ideen herhaben. Okay. Also das sind die diversesten Möglichkeiten, wie die da alle. Ja, da zum Teil, also bei uns kommen in Anführungsstrichen Junior-Gruppen jetzt ans Institut, die arbeiten an bestimmten Mechanismen schon seit 10 Jahren. Okay. Ja? Mhm. Und sind immer noch am Suchen, beziehungsweise haben jetzt erst die ersten guten Ergebnisse. Ja? Da ist halt, das ist halt wirklich, das ist Sisyphus-Arbeit, das ist wirklich da musst du wirklich ganz sehr klein alles rausklauben. Aber da kommt jetzt natürlich mittlerweile mir helfen da so ein bisschen, aber das ist eher dann Statistik und dann Sequenzanalysen oder sowas. Ja. Ja, ja. Das sind dann diese ganzen Omics-Geschichten, dann kommen da mit rein. Genomics, Proteomics. Hast du nicht gesehen, genau. Connectomics für die Neurogeschichten und ja, also. Okay, also ein Target wurde identifiziert. Den Punkt haben wir jetzt. Und wie gesagt, du sagst ja, das ist so ein bisschen außerhalb eurer konkreten Tätigkeit. Das geht durch andere Quellen, durch andere Mechanismen. Und der nächste Schritt ist jetzt eben die Isolierung von dem Target. Da geht es da eben gerade um diese Nebenwirkungsgeschichte oder was muss ich unter Isolierung vorstellen? Nee, die Nebenwirkung ist ein anderes Target. Okay. Die Isolation des Targets, das du haben willst, ist wirklich schon diese Zielstruktur, die du beeinflussen willst. Das ist dein Major Point, den willst du haben. Das ist der Mechanismus, den du beeinflussen möchtest. Ich wollte nur noch mal den Unterschied verstehen zwischen Identifikation und Isolierung. Identifikation heißt, ich weiß jetzt, dieses Target möchte ich triggern oder abschalten, weil es verursacht eine Krankheit. Und was ist jetzt die Isolierung? Gutes Beispiel sind da die G-Protein gekoppelten Rezeptoren, ja, GCPRs. Ja. Die kennt man schon, bestimmt von der Sequenz her, bestimmt schon seit 30, 40 Jahren. Also seit man sequenzieren kann, kennt man da die Sequenzen davon. Ja. Ja, zumindest von einer ganzen Reihe ganz wichtigen. Die erste vernünftige Struktur, und das war das Bovine, also von der Kuh, wie heißt es nochmal? Auf jeden Fall so ein Augenrezeptor. Und den hat man zu meiner Doktorarbeit, das waren jetzt so in den 90er Jahren, da wusste man so etwa, wo ungefähr die Helices liegen. Ja. Das war Jahre, Jahrzehnte lang, ich sag mal, der Goldstandard. Ja. Und jetzt, ich glaube, vor 10 Jahren oder sowas, 2000 irgendwas, ist die Struktur von den Alpha-Adrenorezeptor aufgeklärt worden. Da hat es wenige Jahre danach direkt den Nobelpreis dafür gekriegt. Da kannst du dir vorstellen, wie schwierig das jetzt ist. Also man kannte die Rezeptoren schon lange, die G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Man konnte die aber nie richtig isolieren, um sie dann sauber strukturell erfassen zu können. Mhm. Ja? Mhm. Das war also ein ganz großes Problem, weil die sind einfach in der Membran assoziiert und in der Regel ist sozusagen so eine Target-Isolation und Identifizierung dann, man macht dann halt eine Kristallstruktur draus. Mhm. Ja? Und das ist ein Geschäft, das ist wirklich Kunsthandwerk. Ja? Okay. Also Isolierung ist tatsächlich ein chemisch-mechanischer Freilegungsprozess, dass ich das Ding mal in seiner Reihenform vorlegen habe, damit ich dann überlegen kann. Du operierst das Ding wirklich aus der Zelle raus und versuchst es wirklich isoliert zu bekommen. Am liebsten hättest du es so, dass du genau dann auch den Effekt, den Primäreffekt, den dieses Target erzeugt, dass du den genau beobachten kannst. Das Problem ist ja jetzt zum Beispiel bei den Rezeptoren, da kommt ja von außen an der Membran was an, also Adrenalin oder Noradrenalin zum Beispiel. Ja. Da kommt also auf der einen Seite was an, dann verändert sich die Struktur dieses Rezeptors und dieser Trigger löst dann innerhalb der Zelle eine Kaskade aus. Und das heißt also natürlich, am liebsten wäre es natürlich, wenn du genau diesen Primäreffekt triggern kannst und du nicht irgendwo den Hebel weiter hinten ansetzen müsstest, sodass du genau gezielt den Mechanismus an bestimmten Zellen vielleicht auch ausschalten kannst im Körper. Und nicht dann irgendwo weiter hinten, wo du dann die Gefahr hast, dass das dann irgendwo noch gebypasst werden kann. Ja. Mhm. Genauso ist es dann an anderen Proteinen, ist klar, umso genauer du die Target-Isolation und Target-Aufklärung hast, da gehört dann also Kristallstruktur. Bei uns ist ganz stark NMR vertreten. Also alles, was so dann zur Isolation und Strukturaufklärung, das gehört dann da genau dazu. Ne? Und im Endeffekt sind das dann auch die Basisdaten, die ich dann brauche für ein Drug Design. Um mal den Bogen wieder zu spannen. Ja. Zum Wirkstoff hin. Ja. Verstanden. Weil jetzt halten wir uns ja die ganze Zeit über das Target. Das heißt also, da gehen erstmal schon mal, wenn du Pech hast, 10 Jahre ins Land nur zu identifizieren, woran liegt es denn. Ja, okay. Und dann hast du noch nichts geforscht in Richtung Drug sozusagen. Ja. Ja. Der nächste Schritt ist dann Screening? Ja, genau. Das Screening ist sozusagen, jetzt hast du dein Target und du willst jetzt wissen, im Endeffekt kannst du es ganz einfach vorstellen, du hast ein Schloss und du willst wissen, welche Schlüssel passen theoretisch alle auf das Schloss. Ja. Ja, das ist Screening auf molekularer Ebene. Wir haben also hier vor Ort haben wir eine Bibliothek also einfach Chemikalien. Ja. Derzeit haben wir 35.000 Stück. Mhm. Das ist akademisch noch, also in der akademischen Bereich ist das ganz okay, aber so Industrie, die haben mehrere Millionen, auf jeden Fall mehrere Hunderttausend in der Regel, die über so ein Target jagen. Allerdings ist bei uns die Bibliothek auch ein bisschen anders gestaltet, weil wir einfach andere Ziele damit verfolgen. Ja. Wir sind nicht direkt an ein Arzneimittel interessiert, sondern eher, wir wollen was über unser Target jetzt erstmal wissen. Und deswegen reichen da zum Teil auch kleinere Bibliotheken aus. Mhm. Und im Endeffekt, du hast jetzt ein Schloss, also dein Target-Molekül, und hast 35.000 Schlüssel und probierst einfach alle 35.000 aus, okay, um dann zu probieren, welche könnten denn passen. Manche schließen dann so ein bisschen und die meisten gar nicht. Was heißt denn schließen? Also es sind ja nicht Schlüssel und Schlösser, das ist ja keine mechanische Sache, oder? Was muss denn da überhaupt dann... Ja, also pass auf, du hast jetzt ein Protein. Ich weiß nicht, ein Protein, das ist ja im Endeffekt so ein Spaghetti-Haufen jetzt erstmal, sagen wir mal. Also das ist ja eine lange Kette, die gefaltet ist. Mhm. Ja? Und die ist in der Regel so gefaltet, dass sie Taschen bildet. Mhm. Und in diese Tasche passt dann dein Ligand rein. Also eigentlich kannst du es dir schon so vorstellen, okay, wie ein Schlüssel und ein Schloss. Also es ist schon eine mechanische Sache primär mal oder strukturell, geometrisch, sollte man vielleicht sagen. Ja, eine geometrische Sache ist auf jeden Fall. Mechanisch ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn du von Molekülinteraktion, von Mechanik sprichst, ist immer ein bisschen schwierig. Da wird es sich wahrscheinlich, der Reinhard wahrscheinlich rotiert jetzt im Karree, wenn er das hört. Wer ist Reinhard? Dann mal Reinhard Remford von der methodischen Berechnung. Ja, okay, gut, klar. Aber es da passiert nicht irgendwie was physikalisch oder chemisch oder so, sondern da gibt es quasi eine durch eine Faltung entstandene geometrische Form eines Proteins und ihr wollt was bauen, was quasi das Gegenstück dieser Form repräsentiert, genau, ja, damit, was dann passiert, damit sich das Ding in die Tasche reinlegt und was hat es dann für einen Effekt, warum ist das nützlich? Bei dieser Frage, du musst dir jetzt mal überlegen, was ist denn ein Molekül? Ja, ein Molekül ist also erstmal ist es eine Struktur, also ein Volumen. Ja. Und an diesem Volumen hängen, ich sage es jetzt mal ganz einfach ein paar Magneten, sage ich mal, noch dran. Ja. Ja? Und du drückst jetzt sozusagen, oder du schiebst jetzt, die fluten sich an. Sprich, wenn du jetzt einen Dipol auf der einen Seite hast, von den kleinen, das kleine Molekül, und es passt da dran, dann ist da in der Regel ein passendes Gegenstück auf der anderen Seite. Also wenn ich dort eine positive Ladung habe, habe ich im Target eine negative Ladung. Wenn die irgendwie zusammenpassen, dann kommen die rein. Ja? Dafür muss natürlich aber erstmal das Volumen passen. Wenn das natürlich viel zu groß ist, ja, dann kommt es natürlich nicht in das Target rein. Also okay. Der Regel ist, so eine Target-Tasche ist schon ein ganz schön tiefes Stück. Also als ich angefangen habe, mich mit solchen Molekülen zu beschäftigen, da die ersten Taschen, da war ich doch schon ziemlich erstaunt, wie tief rein das da zum Teil diese kleinen Moleküle müssen, um dann überhaupt an ihre Tasche zu kommen. Das glaubt man nicht. Da passieren dann natürlich zum Teil auch ganz wilde Sachen noch mit dem Protein. Also das kann aufgehen, das kann dann auch wieder zugehen. Also sprich, die Tasche kann sich öffnen und schließen, willst du damit sagen? Genau, da gibt es dann schon eine Mechanik. Deswegen machen wir auch Molekülsimulationen, um zum Beispiel genau solche Mechanismen, daher kommt ja auch das Wort so ein bisschen, um die zu simulieren, wie so ein Molekül bindet. Das können wir auch am Computer machen zum Teil, ja, um eben dann zu überprüfen, wie stark würde sich denn so ein Target denn unter Umständen bewegen, weil das ist eine wichtige Eigenschaft, die man am liebsten vorher wissen würde, um die richtige Ligand-Bibliothek auszuwählen, auch von der Größe her. Was passt denn so sozusagen, um dann auch zu sehen, wenn ich ein Screening mache, ist denn das Ergebnis überhaupt sinnvoll, dass ich da rausbekomme? Ja, da gleicht man schon immer ein bisschen die Daten gegeneinander ab. Ja, nochmal für mich als völliger Chemielaie. Ich habe es erfreut nach der 11. abgewählt. Du sagst, Ziel ist es quasi, dass euer Ligand in diese Tasche reinkommt. Oder anders formuliert, er muss sich erstmal geometrisch dem Target-Molekül anpassen können, um mit ihm quasi geometrisch kompatibel zu sein. Genau, genau. Wie ein Schlüssel ins Schloss. Genau. Okay, aber was tut denn der Ligand dann da? Also der ist dann da in dieser Tasche drin, aber so what? Okay, ja, also zwei Möglichkeiten, ja. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel bei einem Enzym, du blockierst einfach die aktive Tasche, zum Beispiel ein Enzym, da habe ich meine Doktorarbeit drauf geschrieben, an Zytochrom, ja, das zerschneidet zum Beispiel bestimmte andere Moleküle. Ja. Ja. Und jetzt mache ich einfach ein anderes Molekül rein, das dort so fest drin bindet, wie so eine Art Türwächter. Ja. Okay. Der versperrt einfach das Tor und dadurch kann eben dieses Enzym nur ein Bruchteil der eigentlichen Arbeit leisten, die es vorher kann. Also du gibst ihm quasi so ein sehr attraktives Ziel, es bindet mit deinem sehr attraktiven Ziel und damit ist quasi nicht mehr in der Lage, an andere Dinge zu binden, die es dann in irgendeiner Art und Weise halt negativ beeinflussen. Genau. Oder jetzt bei so einem Rezeptor kann ich aktivieren oder inhibieren. Ja. Ja, also es gibt Agonisten und Antagonisten. Mhm. Der Agonist würde jetzt dafür sorgen, dass er wirkt sozusagen dieses Signal, dieser Rezeptor auslösen soll, zu triggern. Das heißt also, mein Agonist sorgt dafür, dass jetzt dieses Signal auch wirklich ausgelöst wird. Ja. Ob da jetzt ein endogener Ligand da ist, also ein endogenes Signal, ein körpereigenes Signal da ist oder nicht, ja, gibt es ja manchmal. Ne? Es gibt ja Leute, die stoßen eben bestimmte Stoffe eben nicht aus, dann substituierst du die und dadurch wird eben dieser Mechanismus angestoßen. Ja. Ja? Ja, zum Beispiel Dopamin bei Parkinson. Mhm. Und Dopamin ist halt ein bisschen unpraktisch, weil das ist ein körpereigener Stoff und in der Regel körpereigene Stoffe, die entwickeln im Körper, wenn du die substituierst, gerne mal ein Eigenleben. Ja? Weil in der Regel hat die Natur die nicht nur an einer Stelle gebraucht, sondern an vielen, vielen, vielen. Und wenn du die einfach so flutest, ja, dann ist das meistens eher problematisch. Das heißt also, du hast dann einen speziellen Rezeptor an einer speziellen Gegend im Körper. Das heißt also, dein Ligand, du wandelst deinen Ligand von einem endogenen Molekül so weit ab, dass der eben nicht überall mehr binden kann, sondern nur noch an diesem speziellen einen Unterform des Rezeptors. Mhm. Okay. Ja. Weil der Körper, der macht das ja relativ schlau. Der regelt es in der Regel so, dass er sagt, okay, da, wo ich was brauche, stoße ich es aus. Es gibt nur wenige Fälle, die einfach mal ganz global mal irgendwie ganz viel über den ganzen Körper verstreuen. Ja. Das ist ja, merkst du ja, vielleicht wenn du aufgeregt bist, ne, Adrenalinstoß oder sowas, das merkst du ja, das ist eine globale Flutung einfach mal. Ja, dann das Herz, deine Aufmerksamkeit, ja. Aber viele von diesen in deinen Gehirnprozessen, da wird auch Adrenalin-ähnliche Substanzen verwendet. Ja. Ja. Die werden aber nur ganz speziell an ganz kleinen Stellen im Körper ausgeschüttet. Ja. Mhm. Und das heißt also, der Körper geht da sehr sorgsam, sehr gezielt damit vor. Das kannst du nur natürlich mit einer Tablette nicht leisten. Ja. Ja. Wenn du eine Tablette einschmeißt, dann ist das immer, man nennt es dann eine systemische Gabe. Also das heißt, das ganze System wird beeinflusst. Ja. Das heißt also, mein Ligand, den ich nehme, da weiß ich, okay, da kommt systemisch vor. Ich möchte ihn aber nur an bestimmten Stellen anwenden. Da muss er natürlich genau für diese Stelle optimiert werden. Gesetzt den Fall, die Stellen unterscheiden sich irgendwie. Also ich meine, molekular. Genau, ansonsten kriegst du Nebenwirkungen. Genau, ja. Ja? Ja. Und das ist auch das häufigste Problem. Ja? Also das ist natürlich klar. Also dass die Unterscheidung schlechter. Jetzt muss ich nur wieder den Sprung wieder zurückfinden. Da kann ich dir helfen. Also wir waren beim Screening letztendlich, beziehungsweise bei der Frage, was muss denn jetzt tatsächlich mein Ligand bei dem Target tun, um seine Tätigkeit zu inhibieren oder zu aktivieren, je nachdem, wie rum ich das halt haben will. Und wir waren jetzt bei den Agonisten. Ja? Genau. Das waren jetzt die Agonisten. Die blockieren einfach die Möglichkeit, nee, andersrum aktivieren. Die, okay. Die Antagonisten, die blockieren dann. Okay. Das heißt also, der kommt in die aktive Seite rein und es wird einfach das Signal nicht ausgelöst. Ja? Und dann kann es auch sein, dass der einfach auch sogar noch so gut da drinnen bleibt, dass er auch noch verhindert, dass endogene Agonisten daran binden können. Mhm. Ja? Okay, ja. Also sprich, du hast jetzt ständig eine Überaktivierung von einem bestimmten Mechanismus, ja, dann musst du mit deinem Antagonisten dafür sorgen, dass die endogenen Liganden nicht an die Stelle rankommen, sozusagen. Ja. Ja. Und das unterbindet sozusagen der Antagonist. Ja. Ja. Okay. Da gibt es noch viele Unterdefinitionen da, aber das denke ich mal, das brauchen wir nicht. Ja, ja, also genau. Nochmal kurz beim Screening, da werden jetzt quasi einfach eine Reihe von Molekülen, die man in der Bibliothek hat, werden, ich sage es mal bös, irgendwie mit dem Target zusammengeschüttet. Genau. Und dann wird geguckt, was da passiert. Genau. Wir haben da in der Regel haben wir da Platten, das sind 384 Wells sind da drauf, ja. Und das heißt also, das werden mit einer Platte, mir schießen pro Platte, glaube ich, 352 Substanzen auf einmal. Und da siehst du dann sozusagen, das ist dann so ein bisschen tricky dabei, da musst du dir natürlich jetzt für dein Target einen sogenannten, auch noch einen speziellen Assay ausdenken. Was heißt Assay? Ein also Assay mit AS, ne? Nicht mit ES. Genau, genau. Ja. Also das heißt einfach, du musst dir dann ein Analysesystem überlegen. Wenn ein Mechanismus stattfindet, musst du das ja irgendwie detektieren können. Aha, das genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau, woher weiß ich überhaupt, ob was passiert? Da brauchst du ein spezielles Detektionssystem. Und das ist nochmal, Detektionssysteme ist ein Podcast für sich. Okay. In der Regel ist es so, ein Detektionssystem, du schüttest was drauf und wenn es aktiv ist, fängt es an zu leuchten. Ganz einfach. Ja. Und das Leuchten passiert dadurch, dass da halt, dass man da nochmal irgendwas mit dazu reinleert, was dann zum Beispiel abhängig vom pH-Wert seine Farbe verändert oder irgendwas. Also wir haben hier eine ganze Bibliothek an Möglichkeiten, wie du sozusagen ein Assay machen kannst. Also da gibt es die wahnwitzigsten Architekturen. Also wir haben hier, ich glaube, ich habe dir ja auch damals so eine Folie gegeben gehabt mit allen möglichen an Technologien. Also da gibt es dann vielleicht für die Leute, die es interessiert, wir haben hier ELISAs und FRET-Systeme. Ja. Und da gibt es dann auch so Fluoreszenzsysteme. Es ist eigentlich, ja, man schüttet nochmal was drauf oder man hat zum Beispiel einen speziellen Liganden, einen Standardliganden, den man dann von diesem System verdrängen möchte. Das gibt es auch manchmal. Mhm. Ja? Also sprich, du gibst dein Target mit einem speziellen Liganden, der in der Regel nicht so stark bindest, und du machst sozusagen so eine kleine Competition, eine kompetitive Verdrängung nennt sich das dann zum Beispiel. Ja? Und dieser Standardligand, der ist dann zum Beispiel markiert mit einem Fluoreszenzmarker, und wenn du den abwaschen kannst, dann leuchtet es nicht mehr. Und dann weiß, aha, jetzt hat meine Screening-Substanz diesen Leuchtmarker verdrängt. Also trashig. Also grundsätzlich läuft es so, ihr habt diese Platten, da sind N kleine Kammern drin mit dem Target. Dann leert ihr da N verschiedene Liganden drauf und dann erhofft ihr eine bestimmte Wirkung oder eine bestimmte Veränderung, und dann kommt da noch eine Substanz rein, nämlich ein Detektor, der aufgrund irgendwelcher chemischer Prozesse, wenn was stattfindet, anfängt zu leuchten, und dann schiebt ihr das Ganze wahrscheinlich unter eine Kamera und guckt, welche Kammern leuchten. Genau, und das läuft dann alles unter Assay Development. Also ein Assay ist quasi diese N-Kammern auf so einer Platte. Oder ist jede einzelne Kammer und der Mechanismus da drin, das Assay? Ach so, nee, der Assay ist der Versuch. Also der Assay ist das, sag ich mal, Testsystem. Okay. Ja? Mhm. Und in jeder Kammer läuft sozusagen der Essay ab. Okay. Und nochmal kurz eine Frage, wenn ihr da jetzt irgendwie 350 verschiedene Liganden-Target-Kombinationen habt, braucht ihr dann auch für jede dieser Kombinationen wieder einen separaten, ich nenne es mal Leuchtmechanismus, oder wäre das dann immer der gleiche? Das ist immer der gleiche. Okay, ja, also genau. Dann ist das ja schon... Das ist jetzt eben das tricky Tool dann im Essay Development. Ja. Da bist du natürlich dann wieder sowohl mit deinem Target als auch mit deinen Compounds, also mit deiner Substanzbibliothek dran gebunden. Es verträgt sich natürlich nicht alles mit allem. Naja, genau. Ja. Und das ist natürlich eine Frage dann des Essay Developments. Ja. Wir haben unterschiedliche technologische Plattformen, mit denen man also bestimmte Essays fahren kann. Mhm. Ja. Und man kann dann sozusagen für bestimmte Fragestellungen dann bestimmte Technologien fahren, die dann dann auch dafür sorgen, dass man auch einen vernünftigen Readout bekommt. Ja. Und das sind sozusagen etablierte Mechanismen, an denen müsst ihr nicht rumforschen primär, sondern sowas gibt's einfach. Prinzipiell. Also ihr entwickelt vielleicht auch neue, aber prinzipiell ist das etablierte Technologie, Fragezeichen. Eher Fragezeichen, ja, würde ich sagen. Also weil du hattest vorhin ELISA erwähnt, ne? Nicht, dass mir das jetzt irgendwie viel was sagt, aber ich habe damals während meinem Zivildienst, war mein Büro direkt neben dem Krankenhaus Labor und ich habe da an der Laborsoftware so ein bisschen mitgeschraubt und da gab es auch ein Gerät namens ELISA. Ja, das ist davon auch abgeleitet, ja, und das ist auch, das sind auch etablierte Systeme, ja, von der Technologie, von der Idee her. Ja. Das Problem ist, dass immer nur auf dieses spezielle Target beziehungsweise auf dieses spezielle Ligandsystem anzupassen. Ah. Das ist eigentlich dann der Trick da dran, okay. Weil das, was ihr dann sozusagen im Krankenhaus gemacht habt, da habt ihr natürlich spezielle Targets. Das sind sozusagen vorgefertigte ELISAs für spezielle Targets, für spezielle Mechanismen. Ja, da mussten dann die MTAs oder MTLs, ja, die medizinisch-technischen Laborassistenten, die mussten dann da die Blutprobe, Urin oder Stuhlprobe dann nach einem bestimmten Protokoll aufarbeiten und dann auch mit bestimmten Substanzen versetzen und dann konnten den bestimmten Readout generieren. Mhm. Ja. Und das gilt dann natürlich nur für bestimmte Systeme. Das heißt also, das Problem ist dabei eigentlich, dass wir jetzt für jedes Target musst du wieder ein neues Analysensystem aufsetzen. Das heißt also, du hast natürlich diesen Reader, der bleibt immer gleich. Ja, und die gewissen Mechanismen, wie zum Beispiel in ELISA, ist auch immer gleich. Aber wie ihr das dann quasi anpasst für den konkreten Fall, das ist die Arbeit. Das Fluoreszenzsystem bleibt immer gleich. Ja. Oder dieses Readout-System bleibt immer gleich. Ja. Aber diese Kopplung dahinter, und das ist ja eigentlich die eigentliche Magik. Ja? Also jetzt diese Fluoreszenzsysteme, also ich will da jetzt nicht die Wissenschaftler an dieser Seite, da gibt es neue und tolle neue, wir haben jetzt erst wieder ein neues System oder wir sind gerade dabei, ein neues System zu testen. Total tricky Tool ist auch super, ja. Bloß jetzt, wenn man das dann einmal in den Griff bekommt, sozusagen, ist eigentlich das Problem dann immer wieder neu, ja. Das mit dem neuen Target, mit dem neuen Liganden, also ein neues Referenzsystem aufzubauen. Ja. Das Einzige, was stabil bleibt, ist sozusagen der Reader. Aber das ist im Endeffekt eine Küvette und ein Laser. Ja. Ja. Also das ist jetzt rein von der Technologie her, ist das, was man natürlich klar im Griff hat. Kannst du noch kurz sagen, was ein ELISA ist? Jetzt haben wir das so oft erwähnt. Da werden mich jetzt auch die Biologen natürlich schinden. Also das ist einfach ein Fluoreszenzsystem, das basiert auf der Kombination unterschiedlicher Antikörper. Okay. Und diese Antikörper, die kannst du sehr schön trainieren, dass sie auf bestimmte Strukturen ansprechen. Mhm. Und in der Regel, wenn ich jetzt so, sagen wir es jetzt mal ganz grob, ja, wenn dann ein bestimmter markierter mit Antikörper, ich habe ein Peptid, das ist mit einem Antikörper markiert oder das ist irgendwie markiert, ja, auf diese Markierung trainiere ich dann habe ich dann einen speziellen Antikörper, der dann sozusagen ein bestimmtes Fluoreszenzsignal erzeugt. Okay. Jetzt weiß ich es auch. Enzym linked immunosorbent assay. Das heißt also, das ist wirklich, geht also über antikörperbasiertes Nachweisverfahren. Okay. Genau. Der Antikörper ist da das tricky Tool, weil das kannst du kannst die Antikörper kann man sehr gut nachproduzieren, ja, und du hast halt einen speziellen Antikörper, der dann auf eine bestimmte Markierung reagiert und der hat dann entweder selber ein fluoreszentes eine fluoreszente Markierung oder er hat irgendwas, was dann wieder was anderes umsetzt, das dann fluoreszieren anfängt. Ja. Da gibt es unterschiedlichste Systeme. Okay. Da musst du dich auch immer ein bisschen nach deinem Target da richten, ja, damit du da ein sauberes Signal bekommst. Aber um das abzuschließen, das sind alles mehr oder weniger vollautomatisierte Analysesysteme, zumindest im Laborumfeld. Ne? Also da tut ja nicht jemand von Hand rumpipettieren, sondern das geht alles. Ja, genau. Ja, genau. Wir machen in der Regel so 30, 40, 50.000 Messungen am Tag. Ja, genau. Das pipettierst du nicht mehr mit der Hand. Ja. Und in der Industrie werden da bis zu 3 Millionen Messungen gemacht. Ja. Mhm. Und das, ja klar, das sind vollautomatische Systeme. Das ist das Einzige, was dann zum Teil gerade bei uns im Laborbereich, sag mal, ist es so eher so halbautomatisiert noch. Da ist dann halt immer noch ein Operator dabei, der dann zum Beispiel so Systemflüssigkeiten und sowas nachschütten muss. Die okay. schimpfen dann immer. Ja. Ja. Und die müssen natürlich gucken, ob dann die Pipettensysteme sauber funktionieren. Ja, ja. Okay. In der Industrie hast du dann da eher so, das sind große Hallen, wo das passiert, da hast du wie Art Messwarten dann da drin. Ja. Da, ja. Aber das ist dann auch so, das ist dann schon wieder diese Assay, dann da kommen natürlich erstmal ein Haufen Vorversuche dann erstmal, um dann das zu standardisieren. Ja. Und erst wenn das dann ausstandardisiert ist, gehst du in den großen Primärscreen. Ja? Da gibt es einen Haufen Pilotscreens und erst wenn das ausstandardisiert ist, gehst du in den Primärscreen und haust dann die ganze Bibliothek doch, weil du musst schon rechnen, ein Schuss kostet zwischen $1 bis $10. Ne? Also das okay. ist dann kein billiger Spaß. Ne? Ja. Wir haben in der Vorbereitung noch die Unterscheidung getroffen zwischen Ligand-based versus Structure-based. Vielleicht soll man es auf Deutsch sagen, also ligandenbasiertem versus strukturbasiertem Vorgehen. Wie passt denn das jetzt zu der Diskussion, die wir schon hatten? Weil wir haben ja schon über Struktur und die Geometrie geredet. Mhm, ja. Also das Ligand- bzw. strukturbasierte Vorgehen, das kommt eher als aus dem theoretischen Bereich. Wenn ich jetzt ein Drug Design mache, ohne dass ich das Target kenne, ja. Manchmal kann man das jetzt, man könnte sich jetzt, wenn man es experimentell sich vorstellt, okay, ich habe jetzt zwar das Target isoliert, ich kenne aber die Struktur nicht und ich schmeiße jetzt einfach mal da drauf, ja, und guck mir dann an, welche Liganden binden denn da, welche kleinen Compounds. Und im Endeffekt, dann kenne ich alle Kombinationen an Schlüssel, die passen. Dann kann ich mir schon ungefähr herleiten, wenn ich davon ausgehen kann, dass es wirklich nur ein Schloss gibt an diesem Target. Aha. Ja. Wenn du die Schlüssel hast von einem Schloss, dann kannst du dir ja überlegen, wie das Schloss ausschaut. Also hier geht es quasi darum, die Struktur von einem Target zu erforschen, indem ich einfach gucke, welche Schlüssel passen. Das ist ja quasi andersrum als das, was wir vorhin gesagt haben. Wo ja, du musst ja so sehen. Ja? Wir haben ja Arzneimittel, wo wir die Strukturen gar nicht kennen. Ja. Das sind aber etablierte Arzneimittel. Ja, ja. Und da hat man dann Derivate davon gemacht oder Abkömmlinge davon gemacht. Also das heißt, ich habe mittlerweile ganze Strukturfamilien, da weiß ich, dass die eine bestimmte Wirkung haben. Ja. Ich kenne aber noch nicht mal das Target. Ja. Okay, das war ein Zufallsfund, wenn man so will. Das waren Zufallsfunde, genau. Und jetzt, das ist so eine Art Reverse Engineering. Ja, ja? Genau. Du nimmst wirklich die Daten, sprich die Strukturen aller kleinen Moleküle, die du dann hast als Liganden, ne? Und dann überlegst du dir, Mensch, wie schaut denn die Active Site, also diese Tasche, die Bindungstasche deines Targets aus? Ja. Und erforscht damit sozusagen, wie könnte dann mein Target aussehen? Beziehungsweise, wir machen das ja so in der Regel, wenn wir mal das Target kennen und die aktive Tasche kennen, dann kümmern wir uns ja primär nur noch um die aktive Tasche. Das heißt also, das rundrum schmeißen wir eigentlich, oder was heißt schmeißen wir? Schmeißen wir auch nicht weg, aber für die Diskussion vernachlässigen wir das häufig. Ja? Ja. Das ist ja das, was wir, das nennt man dann Pharmakophor. Das hatte ich dir auch mal in unserer Vorbesprechung gesagt. Das ist eigentlich nichts anderes, wenn du dann sagst, okay, ich nehme die Struktur des Schlüssels weg, also ob der jetzt aus Messing ist oder aus Eisen oder sowas, das ist mir jetzt egal. Aber du kannst ja sagen, der ist so und so lang, hat da eine Lücke, hat da einen Hügel, hier an der Seite. Und diese Beschreibung ist sozusagen diesen Vektor, diese Beschreibungsvektoren, ja, die nehme ich, um damit sozusagen den Schlüssel beziehungsweise das Schloss zu beschreiben. Dann habe ich sozusagen eine mathematische Repräsentation des Liganden und kann dann sozusagen damit auch auf die Suche gehen, dann theoretisch. Das ist so mein Job, was ich mache. Ich komme da gleich mal ganz kurz drauf zurück. Aber nochmal eine Frage vor. Wenn ich schon einen Wirkstoff habe und ich quasi aber nicht weiß, warum er funktioniert, warum will ich dann überhaupt wissen, warum er funktioniert? Also warum will ich mit einem existierenden Liganden eine unbekannte Targetstruktur erforschen? Was habe ich davon? Ich habe ja schon einen Liganden, der wirkt. Ja, das Problem ist immer nur, in der Regel passt nicht ein Schlüssel immer so perfekt für alle sozusagen. Also erstens mal ist es generell wünschenswert, möglichst viele unterschiedliche Schlüssel zu haben. Das heißt also einfach, ja, wie du gesagt hast, mit der Verträglichkeit, da geht es schon mal los. Der eine Mensch bevorzugt halt Aspirin, der andere nimmt lieber Ibuprofen und der nächste Paracetamol oder sowas, für seinen grippalen Effekt oder für seine Zahnschmerzen oder was auch immer. Also der Vergleich hinkt jetzt, aber das ist schon mal ein Punkt. Also man nimmt quasi einen existierenden Wirkstoff, um die Struktur des Targets zu erforschen, um dann daraufhin möglicherweise andere Liganden finden zu können, die dann andere Nebenwirkungen oder Verträglichkeitseigenschaften haben. Genau. Also man versucht dann damit schon zu erreichen, sozusagen das Wirksamkeitsprofil zu optimieren. Ja. Das heißt also, oft haben sich ja, also wir haben einige Strukturen, auch einige Strukturklassen, da stellt sich sozusagen erst im Nachhinein, also man mehrere Zufallsfunde, da weiß man dann, das sind komplett unterschiedliche Strukturklassen und es stellt sich im Nachhinein retrospektiv dann eben raus, dass die doch am gleichen Target binden. Und dann kannst du sozusagen damit eine Analyse machen, um zu sagen, welches dieser molekularen Eigenschaften ist eigentlich jetzt relevant für die Wirksamkeit. Mhm. Ja, weil ich sage, okay, alle die Eigenschaften, die bei allen vorkommen, die sind ja dann in erster Näherung relevant für die Wirksamkeit. Ja. Alles andere ist sozusagen was ich vielleicht brauche, um mein Molekül stabil zu halten, um vielleicht bestimmte andere Effekte zu vermeiden und. Das ist schon noch eine Schärfung des Profils, weil du arbeitest dort raus diesen Teil, der dann mit höchster Wahrscheinlichkeit relevant für die Wirkung ist. Das ist schon auch noch was man dann auch wissen will, gerade wenn man das Target nicht kennt. Ja. Okay. Und bei strukturbasiertem Vorgehen ist es dann eben so, dass man erstmal die 3D-Struktur durch irgendwelche anderen Mechanismen erforscht und das dann eben beim Design des Ligands mit berücksichtigt. Genau, die 3D-Struktur des Targets. Genau, ja, genau. Das Wichtige ist immer das Target, das Protein oder der DNA. Genau. Also das kann ich zum Beispiel durch Mikroskopie machen, durch was auch immer. Oder eben auch, indem ich andere Liganden mit bestimmter Struktur reinschieße und gucke, ob die verbinden. Also Mikroskopie geht da nicht. Also Moleküle kannst du noch nicht wirklich angucken. Okay. Kristallographien. X-Ray, ja. Röntgenkristallographie. Und das ist wirklich eine atomare, strukturelle Aufklärung des Targets. Okay. Das heißt also, ich habe ein Zytochrom damals gemacht, das hatte 473 Aminosäuren, das waren irgendwie in die 5000 irgendwas Atome und da gab es eine aufgeklärte oder mehrere aufgeklärte Strukturen und in einer gewissen Fehlertoleranz wusste man zumindest im Kristall ganz genau, wo welches Atom liegt. Also außer die Protonen natürlich, die kann ich im X-Ray nicht sehen, die gehen da nicht. Ja. Aber ansonsten die ganzen Heavy Atoms, die wusste ich alles und daraus konnte ich mir dann ein theoretisches Modell bauen für mein Molekül. Das passiert dann auch tatsächlich am Rechner erstmal? Ja, genau. Okay. Naja, also früher hier Watson und Crick, die haben das ja noch richtig aus Metall gemacht. Ja, also die haben dann die DNA, die Helix, die haben die noch richtig gebaut mit Dings, aber heutzutage macht man das nicht mehr. Vielleicht jetzt mal wieder mit den 3D-Druckern, das kommt ja wieder. Ne? Ja. Wir fangen da gerade an. Ja, doch, das ist, es gibt einen schon was, wenn man auf einmal so eine kleine Domäne oder so eine, so mal so eine Struktur, so ein Ligand in so ein Target reinpasst. Also wenn du irgendwann mal nach Berlin kommst, sagst du Bescheid, ich zeig dir mal ein paar Dinger und dann kannst du mal so ein kleines Peptid, und ihn, wir arbeiten viel mit so kleinen Domänen. Was heißt Domäne hier? Das sind kleine Proteine, die sozusagen auch nochmal an ein Target ranbinden. Das sind dann so Protein-Protein-Interaktionen. Okay. Das ist aber, dann wird es ganz kompliziert. Okay, egal. Dann, das ist so ein Mini-Target, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann kannst du in so ein kleines Target mal so einen Liganden reinfummeln mit der Hand. Das ist schon mal ganz interessant, wenn man das auch mal selber haptisch mal erlebt. Das ist, also von daher, man kommt seinem Ziel auf einmal näher, wenn man das sozusagen auch mal richtig begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes macht. Aber das sind natürlich Modelle für dich zum Rumspielen. Das tatsächliche Design und die Synthese von dem Ligand an sich, das muss ja dann auch noch irgendwie passieren. Also ich muss ja dann wirklich dieses Ding auch bauen als Wirkstoff dann. Ja. Ist das auch noch was in euren Bereich sozusagen fällt oder macht das dann jemand anders? Also generell muss man so sagen, ja, also wenn wir jetzt von der Forschung arbeiten, dann sind es Projekte, wo in der Regel 20, 30, 40 Wissenschaftler mindestens zusammenarbeiten. Ja. Also da hockt nicht einer im stillen Kämmerlein und macht das. Also am FMP sind wir, ich glaube, zurzeit 270 Leute, ja, wo dann ein Großteil sich nur um irgendwelche Strukturaufklärungen kümmern oder mikroskopische Probleme bearbeiten. Ja. Da sind aber auch ganz viele Biochemiker dabei und, die dann natürlich an unterschiedlichsten Targets forschen, aber das sind dann auch immer Teams so zwischen 30 und 50 Leuten. Ja. Und auch wir hier als die Theoretiker-Abteilung sozusagen für Screening und wir machen da ja fast nur noch Library Design. Ja. Hier Michael, mein Kollege, der kümmert sich dann noch ein bisschen um weitere Modeling-Arbeiten, aber ich mache praktisch nur noch Library Design und nur noch Datenbanken. Wir sind da sozusagen nur noch ein ganz kleines Rädchen in dem ganzen System. Und eins der teuersten Teile ist dann wieder, wenn man eine Synthese baut. Ja. Okay. Also mein Chef, der hat sich jetzt vor ein paar Jahren auch so ein System überlegt für eine, das nennt man Mimetikum, für eine bestimmte Proteinsubstruktur und hat zwei Aminosäuren mit zwei weiteren C-Atomen verbrückt. Mhm. Um dieses Molekül, was dann daraus realisiert werden musste, da haben dann später, ich glaube, 3 oder 4 Doktoranden jeweils 5 Jahre dran gearbeitet, um dann in einer 30-Schritt-Synthese diese kleine Änderung dann nachsynthetisieren zu können. Mittlerweile haben sie jetzt den Trick raus. Ne? Also das ist halt einfach, die Syntheseplanung war da das tricky Tool, weil das Molekül war einfach strukturell sehr, dadurch, dass du viele chirale C-Atome drin hast, strukturell sehr komplex. Und da war es ein ganz diffiziles Problem in der Syntheseplanung. Und da haben wir also wirklich auch Kooperationen, die sind, glaube ich, jetzt in Köln, die sich wirklich spezialisiert haben auf solche Systeme, die das dann auch synthetisieren. Das heißt, wir haben aber auch vor Ort Synthesemenschen, die machen aber dann eher einfachere Geschichten. Ja, das heißt also, der Trick ist, dass ihr hofft, dass in eurer Bibliothek, in eurem Library was drin ist, was schon passt, sodass man da nichts Neues synthetisieren muss. Genau. Unsere Bibliothek ist einfach gesagt ein Diversitätsset aus vielen, vielen Grundkörpern, Grundrepräsentationen. Das sind einfach so Basis-Dietriche, sag ich mal. Ja. Möglichst einfach gehalten. Das sind sind auch ein paar komplexere Geschichten. Das liegt ja natürlich daran, dass das alles historisch gewachsen ist an unterschiedlichen Projekten. Die sind also ein bisschen auch, ein bisschen projektabhängig dann die Geschichte. Und aus diesen Basis-Dietrichen, da bauen wir eigentlich dann erstmal wieder ein grobes Pharmakophor und Dann geht es in mehreren Refinement-Schritten, geht es dann darum, sozusagen, wenn wir dann diesen Pharmakophor haben, dann erstens mal muss man dann mal gucken, ist denn in dem Näpfchen in unserem Screening-System überhaupt noch das drin, was wir ursprünglich mal reinhaben? Ja? Ja. Weil da muss man mal überlegen, wenn wir Substanzen kaufen, ja, dann kaufen wir 10 Milligramm. Mhm. Und das reicht uns über Jahre. Ja. Ja? Unsere Mutterplatten, die bestehen aus, lass mich nicht lügen, immer, ich glaube, 100 Mikrolitern und da ist ein Mikromolar, ist da, glaube ich, die oder 10 Mikromolar, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachgucken, ist da die Verdünnung. Das heißt also, da ist sehr wenig drin. Ja. Ja? Und 200 Mikromolar ist ein Fünftel Milliliter. Mhm. Und die Assays laufen das kommt darauf an, welchem System das wir arbeiten, zwischen 10 und 50 Mikroliter. Mhm. Ja? Und es wird pipettiert, das kommt jetzt darauf an, auch welches Pipettiersystem das du nimmst, mit einem Echo-Dispenser. Also das heißt, das funktioniert wie ein Piezo-System dann. Tintenstrahldrucker. Genau, da kannst du dann Tröpfchen um die 50 Nanoliter erzeugen. Ja. Ja. Und wir sind jetzt dabei, ein ganz neues System, das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, zu bauen, wo wir wahrscheinlich demnächst analysieren können, und zwar im Femtoliter-Bereich. Okay. Und dann könnt jetzt mal alle runterrechnen, was warum das ist es so wichtig, dass man kleine Mengen nimmt, weil die Wirkstoffe teuer sind oder weil man dadurch schneller und effektiver screenen kann oder warum? Okay. Genau. Weniger Platz, weniger Zeug einfach. Weniger Platz, ja. Also das ist klar, wenn du jetzt guckst, ja, so eine klassische Screening-Einheit, ja, im Industriemaßstab ist jetzt eine Halle. Ja, die haben ja dann mehrere Millionen Compounds. Das heißt dann also, die haben auch in der Regel größere Platten. Da sind irgendwie sowas um die 1500 Compounds pro Platte drin. Aber mehrere Millionen Compounds sind dann auch schon wieder zig Platten. Ja, ja. Dann brauchst du Systemflüssigkeiten. Jetzt, wenn du überlegst, wenn du jetzt schon am Tag zig Millionen mal zig hundert Mikroliter wohin pipettierst, ja, das sind einfach dann, auf einmal bist du dann doch im Liter und dann kommt noch Systemflüssigkeiten und da bist du dann einfach ganz schnell auch im Kubikmetermaßstab wieder und das wird einfach teuer. Ja. Ja. Und umso größer das System ist, umso chaotischer wird es dann auch wieder. Ja. Also du kannst halt, umso kleiner du bist, umso besser, du hast dann zwar andere Effekte dann wieder, aber umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch das siehst, was du sehen willst. Ja. Also das ist ein bisschen, und umso kleiner dass du wirst, ja, umso handlicher wirst du. Ne. Umso schneller geht's, dann kannst du es durchziehen. Ja. Das ist halt ja alles eine Verarbeitungsfrage. Okay, genau. Okay, ja. Dann lassen Sie jetzt mal ein bisschen über die Computerunterstützung an der ganzen Stelle reden. Du hattest am Anfang den Begriff Trial and Error so ein bisschen in Anführungszeichen verwendet und mir kam es ja schon auch so ein bisschen so vor, man schüttet halt mal die ganzen existierenden Liganden oder Teilliganden aus der Bibliothek halt mal in den Assay und guckt mal, was passiert. Kann man da irgendwas am Rechner vorselektieren, dass ich nicht mehr alle 35.000 oder Millionen von Bibliothekssubstanzen da reinschütten muss, sondern nur ein Subset? Da muss jetzt das Pferd anders aufzäumen. Ja. Okay. Die 35.000 sind eine Selektion. Aha. Ja. Organische Strukturen haben wir theoretisch 10 hoch 100. Okay. Ja. Zurzeit haben wir Strukturen in unserer Datenbank. Ich glaube, ich habe jetzt die letzte sind, glaube ich, 50 Millionen Structural Entities. Mhm. Das heißt also, aus diesen 50, 60 Millionen Strukturen haben wir uns jetzt mal wild 30.000, 35.000 rausgesucht, wo wir denken, dass die vielleicht Repräsentanten sind für größere Struktursysteme, um dann von dort aus weiter extrapolieren zu können. Ja, das heißt also, diese 35.000 sind einfach hinreichend beliebig. Ja, ja, okay. theoretisch möglich wären, also so, es gibt so eine Abschätzung, wo man sagt, okay, stabile Strukturen, die vielleicht auch als Wirkstoffkandidaten in Frage kämen, gibt es so etwa 10 hoch 13. Mhm. Selbst also, wenn ich 1 Million Tests am Tag machen würde, würde ich für einen ein Target-Assay 27.000 Jahre brauchen. Mhm. Schwierig. Nicht, ja, genau. Ne? Und jetzt fallen da von den 10 hoch 30, 13 einen Haufen weg, weil wir die derzeit in einem adäquaten Maß noch gar nicht herstellen können. Die kennen wir also so strukturell auch noch nicht, die Liganden. Also die sind quasi vorhergesagt aufgrund irgendwelcher Dimensionen, aus denen das halt hervorgehen muss, aber man kann genau, nicht. Genau, genau, ja klar. Ja, du, pass auf, das ist ganz einfach. Organische Chemie besteht primär aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Ja. Schwefel noch ein bisschen, ja. Und daraus baust du dir deine organischen Substanzen prinzipiell mal auf. Ja. Ja? Und die kannst du dann bis zu einer gewissen Größe dürfen wir werden, um noch als Wirkstoff vernünftig handelbar zu sein, sage ich jetzt mal. Für das, was wir jetzt wissen, Ausnahmen kennen wir natürlich auch schon, ja. Aber sagen wir mal, was so in unserem täglichen Umfeld so passiert. Und daraus kannst du dann die und die Anzahl an Strukturen generieren, ja, so roundabout 10 hoch 100. Ja. Dann rechnest du dann nochmal welche runter, wo du sagst, okay, die werden dann auch stabil bleiben und. Und dann bist du bei 10 hoch 13. Synthetisch fassbar sind aber davon auch nur ein Bruchteil, okay. Weil um diese Masse synthetisieren zu können, musst du ja auch wieder Automatismen nehmen. Das heißt also, du bist auch dort wieder auf bestimmte Reaktionsmechanismen eingeschränkt. Ja. Die kennen wir auch noch nicht alle. Das heißt also, wir sind dort auch in gewisse Strukturfamilien eingeschränkt. Ja? Das sind übrigens sowas wie Pflanzen, sind da viel, viel komplexer als das, was wir jetzt derzeit noch produzieren. Ja? Also deswegen ist ja auch ein großes Forschungsgebiet für solche neuen Strukturen immer noch, dass Leute rausgehen, neue Pflanzen suchen und dann dort Extrakte bauen und dort Compounds isolieren. Ja? Ja. Ist jetzt, ich glaube, im letzten Jahr hat es der Leibniz-Wirkstoffpreis, als ich das gesehen habe, mich hat es schier umgehauen. Das ist so ein primitives Molekül, das wäre bei mir durch jeden Drug-like-Filter durchgefallen. Da hätte keiner damit gerechnet, dass das ein Antibiotikum werden würde. Okay. Ja. Ja. Hätte jeder gesagt, nee, Quatsch, geh mir weg damit. Ja. Mhm. Das hätte auch aus jeder Industriebibliothek wäre das auch rausgefallen. Das weil zu einfach, oder was? Weil zu einfach, vor allen Dingen, weil auf ersten Blick so aussieht, als würde es sofort von jedem Bakterium abgebaut werden. Mhm. Und kurioserweise, das ist so einfach aufgebaut, ja, und es bläst dir also wirklich dann auch so ein Staphylococcus weg, ja, also so ein multiresistentes Ding, ja. Das heißt Clostiamid heißt das. Das hätte niemand auf dem Schirm gehabt, aber da sieht man dann wieder, andauernd kommen da wieder neue Geschichten hinzu, die du wirklich nicht auf dem Schirm hattest. Ja. Also das ist wirklich erstaunlich. Ja. Und deswegen sind wir auch immer noch dran, diese Filtermechanismen aus diesem großen, theoretisch dann vielleicht auch experimentell zugänglichen Strukturbereich zu bauen. Und im Endeffekt, was wir jetzt machen im Library Design, ist dann sozusagen aus dieser Riesenmasse an Substanzen, die jetzt kommerziell zugänglich sind, die vielleicht über Naturstoffbibliotheken zugänglich sind, Repräsentanten rauszusuchen, wo wir sagen, okay, wir haben eine gewisse Möglichkeit, an Compounds zu lagern. Und ich suche jetzt überall auf der ganzen Welt nach Bibliotheken, die ich in meine Datenbank integrieren kann. Und dann eben lasse ich da meine Filter drüber laufen, um dann vielleicht 1, 2, 3, 4 Repräsentanten rauszusuchen, die dann möglichst gut mir eine Substanzklasse widerspiegeln. Warte mal, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also du nimmst existierende Bibliotheken und in den Bibliotheken sind jetzt nicht spezifisch irgendwie Liganden drin, sondern irgendwelche Substanzen. Genau. Also es gibt Vendoren im Internet, ganze Liste. Ich habe dir, glaube ich, auch so eine ganze Liste mal noch hinten dran gehangen gehabt. Ja. Das ist so eine ganze Liste an Firmen, die unterschiedlich viele Substanzen produzieren im Millionenmaßstab. Ja. Und die tun das nicht spezifisch für Drug Design, sondern die bauen einfach irgendwelches Zeug. das sind Screening Compounds, aber im Endeffekt solche Screening Compounds, ja, die kannst du billig herstellen, ja, oder in Massen herstellen. Und die stellen die halt her in unterschiedlichen Qualitätskriterien. Ja. Die fließen dann natürlich in der Selektion mit ein. Ja. Aber das Hauptkriterium ist eben auch die Substanzklassen. Also das heißt die räumliche und auch elektronische Geometrie. Elektronische Geometrie heißt, dass an den betreffenden Stellen in der Geometrie entweder positive oder negative Ladungen sind. Weil genau. Wenn das nicht zu deinem Target passt, wird es nicht binden. Genau, genau. Im Endeffekt abstrahiere ich sozusagen die chemische Struktur auf einen Vektor, ja, einen höherdimensionalen Vektor, der mir dann aussagt sozusagen dies und dieses Volumen und in die Richtung geht der Dipol, da geht die und die Interaktion und. Und ich möchte natürlich möglichst divers werden da. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt quasi eine Bibliothek von, weiß nicht, 35.000 Ligandenkandidaten oder Prototypen zu haben. Und das erreichst du damit, dass du existierende Substanzbibliotheken filterst aufgrund bestimmter Kriterien, die du dir ausdenkst, mit dem Ziel, dass deine 35.000 möglichst divers, was die Geometrie und die elektronische Geometrie angeht, sind. Ja, und das eigentliche Geschäft ist natürlich genau diese Kriterien, ja. Die denke ich mir natürlich nicht so aus. Das sind Deskriptoren. Da sind wir zu dritt oder zu viert dran und entscheiden oder diskutieren immer wieder, wie wir die Gewichtung machen, beziehungsweise was für neue Kriterien kommen jetzt rein, beziehungsweise können wir uns wieder welche sparen. Also dieses Profil, ja. Das entscheiden natürlich wir schon viel auch, ja. Aber das ist natürlich auch was, wo wir versuchen, möglichst rational zu machen. Das ist natürlich klar. Ne? Wir versuchen da schon möglichst viel unser Know-how einzubringen, aber natürlich möglichst wenig, ja, so irgendein Bias von einer, ja. Von einem. Also möglichst wenig Bias in Richtung eines spezifischen Targets zum Beispiel. Ja. Eben, also diese Diversität, von der du vorhin geredet hast, ja. Die geht es ja eigentlich. Ne? Und alle die rausfiltern, die eben aufgrund irgendwelcher Kriterien nicht funktionieren können. Das Beispiel, was du gerade eben genannt hast. Ne? Genau, genau. Okay. Das ist aber jetzt auch ein Ansatz jetzt erstmal. Ja, okay. Ja, andere nehmen andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, für jedes Target spezifisch eine sogenannte fokussierte Bibliothek zu machen. Das heißt also, ich kenne den Pharmakophor des Targets und bastel mir dann darum eine Bibliothek. Das kann ich auch machen. Ja. Das heißt aber natürlich dann, ich muss für jedes Target wieder neu einkaufen. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, ich muss für 10 Milligramm zwischen 10 und 1000 Euro bezahlen pro Compound, dann kann es schon ein teurer Spaß werden. Aha, ne? Das heißt, auch aus der wirtschaftlichen Perspektive raus ist quasi wichtig, dass man die Dinge halt vorrätig hat, weil man sie nur in Anführungszeichen großen Mengen kaufen kann und ihr wollt die möglichst oft verwenden. Ja, genau. In großen Mengen heißt also, wir in der Regel kaufen wir maximal 10 Milligramm und wir suchen natürlich immer dann wirtschaftlich einzukaufen. Das heißt also, je mehr unterschiedliche Compounds wir von einem Anbieter kaufen, desto billiger wird es für uns. Ja, okay. Und das ist dann wirklich so eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Ja. Deswegen haben wir dann so einen Diversitätsansatz gewählt, wo wir sagen, okay, bei uns ist ja jetzt sozusagen das Ziel, nicht ein Produkt zu generieren, sondern wir wollen einen Liganden. Wir sprechen sogar nur von einer qualifizierten Probe, die wir haben wollen. Ja. Okay. Das sind eigentlich alles nur Terminologien. Da geht es eigentlich nur darum, das Wort Arzneimittel zu vermeiden. Ja? Ja, klar. Damit du da einfach direkt nicht in diese Arzneimittel-Schiene gehen, weil dann kommen da sofort, da hast du sofort 1000 Lobbyisten an der Backe. Ja, das ist also hochgradig politisch. Ja, das hat für uns natürlich immer wieder das Problem, dass du dir, sobald du dir natürlich aber umgekehrt dieses Arzneimittelfähnchen aufsteckst, ja, bekommst du doch deutlich schneller an deutlich größere Töpfe. Da haben wir uns sozusagen am Anfang so ein bisschen ins Knie geschossen, weil wir das eben genau vermeiden wollten, weil eigentlich sind die meisten Leute, die bei uns arbeiten, eher biologisch geprägt. Ja. Stimmt auch nicht so global, aber eigentlich wollte man das zumindest in der Screening-Abteilung vermeiden, weil man eben auch sagen wollte, okay, wir wollen wirklich jeden, also wir sind eine offene Screening-Plattform und wir möchten wirklich jeden zum Screenen, der ein vernünftiges Target hat, und es wird dann sozusagen entschieden, ist das Target technisch machbar und macht es auch, also macht sozusagen der Wissensstand, mit dem der Wissenschaftler kommt, mit diesem Target, macht der denn schon Sinn, hier zu screenen? Während andere Screening-Gruppen ablehnen, weil sie sagen, ja, das Ding ist ja, dieses Target ist nicht druggable, also sprich, das macht keinen Sinn, weil da kommt kein Produkt raus. Das ist für uns kein Kriterium. Ja. Okay. Also wenn du jetzt ein non-druggable Target hast, aber einen total spannenden Mechanismus, den vorher noch keiner aufgeklärt hat, ja, dann wissen wir ganz genau, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es kein Produkt werden. Ja. Aber durch diesen Screen generieren wir halt so viel nochmal an neues Wissen, was jetzt im Nachhinein für uns einen größeren Mehrwert sozusagen. Ja, das ist ja, wie die NSA, ne? You have to have the haystack, ne? Also, das war der erste Mal, dass sich jemand freiwillig mit der NSA vergleicht. ja, okay. Das, was da jetzt mit Big Data oder sowas durchgekocht wird, das sind ja alles alte Hüte für uns. Ja? Also mit diesen Sachen, da mache ich schon seit meiner Diplomarbeit rum. Das ist jetzt in Anfang der 90er Jahren gewesen, ja. Oder Mitte der 90er Jahren. Also so alt bin ich auch noch nicht. Ja? In der Wissenschaft sind diese Big-Data-Geschichten, bloß weil die vorher jetzt noch nicht so Common Sense waren und weil man sie übers Internet noch nicht verschicken konnte, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht schon jemand gemacht hat. Und jetzt machen wir es mit Java und nicht wie ihr mit Fortran, oder? Ja, wir machen auch Java. Okay, gut, alles klar, nichts gesagt. Deswegen habe ich ja jetzt auch einen Programmierer wieder. Ja. Ich komme ja schon seit Jahren nicht mehr wirklich zum Programmieren und ich habe ja noch Fortran, Assembler und C++. Das waren ja so meine Geschichten. Und dieses ganze objektorientierte Zeug und diese ewig langen Namen da, das wäre weg. Ja. Bei mir geht es immer noch A, B, C, X, Y, Z und viel weiter. Ich sag jetzt nichts dazu, wie Software aussieht, wenn Wissenschaftler sie programmieren, sonst mache ich mir Feinde mit allen möglichen Leuten. Das spare ich mir jetzt. Ein Begriff, der mir noch unterwegs aufgefallen war, war der Begriff Scoring Function, den ich jetzt im Begriff mit Computer-Aided Drug Design gefunden habe. Wie spielt das denn jetzt rein? Was wird denn da gescored? Im Endeffekt deine Wirkung, ja. Aber das nimmt ja an, dass ich die Wirkung eines Liganden irgendwie im Rechner vorhersagen will, oder? Das geht jetzt in die Richtung QSA, nenne ich, ne? Qualitative Structure Activity Relationship. Ja? Also quantitative oder qualitative Strukturaktivitätsbeziehung. Okay. Ja? Das heißt also, was wir machen wollen, ist, die Form des Schlüssels hat ja was mit dem Schloss zu tun. Jo. Wenn ich jetzt also den Schlüssel mathematisch beschreiben kann, kann ich sozusagen mit dieser mathematischen Beschreibung ja einen Wert der Wirkung berechnen. Und das ist die Scoring-Funktion. Einen Wert der Wirkung für einen bestimmten Target, für ein bestimmtes Target. Genau. Das heißt, ich tue das Target mit seiner geometrischen und elektronischen Geometrie quasi in Rechner. Und guck dann, wie kompatibel quasi dann ein Kandidat ligandmäßig ist und wertet es mit einer Zahl zwischen 0 und 1. Zum Beispiel, ja. Okay, genau. Und damit kann ich im Prinzip vorfiltern und dann schütte ich nur noch die eine hohe Scoring, also einen hohen Score haben, schütte ich dann in mein Essay und probiere es aus. Zum Beispiel, genau. Und wie weit ist man mit dieser Vorhersage? Funktioniert das? Kommt aufs Target an. Und weiß ich das vorher? Also will sagen, kann ich vorhersagen, ob bei einem bestimmten Target dieser computerbasierte Mechanismus funktioniert oder nicht? Oder muss ich das vorher ausprobieren? Dann ist es irgendwie witzlos. Ganz klares Jein. Okay. Also man macht es natürlich, ja, weil häufig klappt es nicht, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Aber wenn man es vorher nicht ausprobiert hat, kann man es ja nicht wissen, ob es klappt. Ja. Beziehungsweise es wird ganz oft dann auch nochmal retrospektiv gemacht. Ja. Das Problem ist jetzt eben, der Unterschied zu einem Schloss und dem Target ist, dass unser Schloss in der Regel, so wie wir es kennen, eine mechanische Repräsentation bleibt, die immer gleich bleibt. Ja. Die Targets sind es leider nicht. Mhm. Ja? Das heißt also, wir haben eine gewisse große Varianz im Schloss. Mhm. Also nicht ein Schloss verändert sich, sondern es gibt eine Diversität in der Menge der Schlösser, die wir ansprechen wollen. Nee, ein Schloss verändert sich auch. Aha, das ist ja das Fiese da dran. Okay. Wenn du jetzt dein Türschloss nimmst und du sagst, du machst das gleiche Türschloss, nur nicht aus Metall, sondern du machst es aus einem elastischen Polymer. Mhm. Ja, auf einmal passen dann viel mehr Schlüssel, die auch schließen. Ja. Ja, weil dieses elastische Polymer einfach sich an andere Schlüssel doch ein bisschen anpassen kann. Ja. Ja? Und du hast auf einmal eine größere Anzahl an Schlüssel, die du vorher nicht vorhersagen konntest. Ja. Ja? Weil du eben gesagt hast, okay, ich nehme das Schloss, dieses Polymerschloss, du legst es oder vereist es, ja, und probierst da dran mal aus. Weil im Endeffekt unsere kristallographische Repräsentation, ja, ein Kristall ist ein Eis, ja, Eiskristall zum Beispiel, ja. Ja, das heißt also, ich habe sozusagen eine einzige räumliche Repräsentation und daran mache ich meine Vorhersagen. Ja, wenn jetzt aber ich jetzt das Eis aufschmilze und das Ding fängt sich an zu bewegen, ja, und es wird diese Flexibilität in diesem Polymer ist sehr hoch, heißt es natürlich, dass dieses Schloss eine sehr hohe Varianz hat. Das heißt also, auf einmal passen ein Vielfaches mehr an Schlüssel, als ich vorher gesagt habe. Mhm. Und dann kippt die Geschichte natürlich. Ja? Okay. Und das passiert doch häufiger. Was ist jetzt nochmal die Real-World-Entsprechung zu der Schloss-Auftauen-Wärmer-Polymer-Geschichte? Also du sagst quasi, wenn du die Struktur untersuchst, indem du es kristallisierst, dann ist es quasi hart. Daraufhin machst du quasi eine gewisse Vorhersage. Und jetzt aber in der Zelle ist das Ganze quasi organisch und deshalb viel flexibler. Genau, dann ist es in Lösung, in Wasser, im wässrigen Medium ist es in Lösung. Ja. Und dann hat es auf einmal auch eine gewisse Flexibilität. Ja, okay, okay. Und das Blöde ist natürlich, dass leider, oder was heißt das Blöde? Wie immer in der Natur, was denkbar ist, geht auch. Ja, also das ist halt so. Ja. Und damit muss man sich abfinden. Deswegen ist auch dieses Screening dann ein relativ guter Weg, ja, weil du halt wirklich erstmal dann auch experimentelle Daten für dein Target in die Hand kriegst. Deswegen, jetzt kommen wir auch nochmal zurück, ist es ja auch wieder ganz gut, dann auf einmal viele, viele, viele Liganden oder viele, viele Wirkstoffe für ein Target zu haben, ja? Weil für unterschiedliche Umgebungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Target so ein bisschen anders ausschaut, einfach physikalisch schon gegeben. Und deswegen diese Varianz bildest du dann natürlich mit der Menge an unterschiedlichen Liganden auch ab. Mhm. Ja. Das würde dann eben auch heißen, also jetzt mal ganz weit geguckt, dass ein Medikament, wenn es dann tatsächlich mal zum Produkt würde, möglicherweise auch nur aus einer Mischung von solchen Liganden besteht, damit es sozusagen etwas umgebungstoleranter ist und immer wirkt, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja, aber das möchte man auch nicht, weil natürlich du bei einer Mischung immer auch, du hast dann immer auch Wechselwirkungen. Also das heißt also, in der Regel ist es so, dass wir keine Kombinationspräparate, sondern also bisher, sagen wir mal so, das sind alles auch solche medizinischen Paradigmen. Das ist sehr politisch auch, ja. Eigentlich ist man jetzt immer von Präparaten ausgegangen, die immer nur einen Wirkstoff pro Präparat haben. Ja. Man hat die dann untereinander kombiniert, ja, aber die Kombinationspräparate waren in der Regel eher Ipfui. Ja. Okay. Aber das ändert sich auch immer mal wieder. Das ist so, da kommt es halt auch darauf an, auf welche Probleme du stößt. Ja. Und das merkt man ja jetzt zum Beispiel bei diesen antibiotischen Geschichten. Ja. Wenn es jetzt schwieriger wird, noch ein wirksames Antibiotikum zu finden, dann probiert man es eben, weil man eben auch da weiß, dass sozusagen man mit unterschiedlichen Antibiotika dann auch unterschiedliche Wirkungsmechanismen angreift. Und die Kombination dieser Angriffe ist mehr als die Summe, Also ja. Du hast einen höheren Effekt als nur einen Summeneffekt. Deswegen sind die dann auch effizienter. Aber umgekehrt besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Summe der Nebenwirkungen schlimmer ist als die Einzelnebenwirkungen. Das ist natürlich immer so ein Rückkopplungseffekt. Ja. Das ist, aber wir sprechen sehr viel über Arzneimittelentwicklung heute. Ne? Okay, ich frage nichts mehr. Nee. Aber das ist schon. Die Grenze ist für mich halt auch nicht immer klar erkennbar. Ne? Ja. Du hattest mir in der Vorbereitung so ein paar Screenshots von so einem, ich nenne es mal so ein Mal-Tool geschickt, also wo der Nutzer im Rahmen mit eurem Tool irgendwelche, für mich sah das aus wie so ein Datenflussdiagramm, also so Rechteckle und Linien. Ja. Das war ja wohl das User-Interface von eurer Datenbank oder von eurem Query. Erklär mal, wie stellt sich jetzt diese Datenbank dem Nutzer dar und was für Werkzeuge hat er da zur Verfügung und was tut er dann damit? Also dieses Teil, das ist das, was ich da genannt hatte, das war ja dieses Prototyping-Teil. Das ist schon eigentlich für unsere High-End-Nutzer eigentlich. Also das benutzen dann solche Leute, die zwar Analysen machen, aber wenig Ahnung von Programmieren haben. Und das ist ein Interface, das sind solche Pipelining-Tools. Da gibt es auch ein schönes offenes, das nennt sich NIME, Knieme geschrieben. Das ist aus Konstanz. Aber es ist ein ganz interessantes Tool. Kann man schöne, große Daten statistisch, also jeder, der Spaß an Statistik hat, sollte sich das Tool mal an. Was wird da genau gemacht? Was ist das für eine Pipeline? Was pipelined die? Wenn du jetzt sozusagen zum Beispiel so ein Screen hast, ja, dann fallen da ja eine große Menge an Daten hinten raus. Ja. In der Regel weißt du ja selber, dann kriegst du Textdateien oder Bilder, die musst du irgendwie durchparsen, dann musst du dort Filter machen und so weiter. In diesem Pipelining-Tool habe ich jetzt in jedes von diesen Eckchen ist sozusagen ein Filter oder ist ein Parser oder sowas. Und der Biologe bzw. der Data Analyst, der kann sich eigentlich nur die unterschiedlichen Filter zusammenstecken und bekommt dann hinten ein Ergebnis raus. Und da gibt es dann sogar spezielle Ikonen, die ihm das Ergebnis dann im Prinzip in HTML-Format oder sogar in Excel oder sowas dann aufgearbeitet rausgeben, damit eben auch Biologen und andere Bioinformatiker und sowas eben dann diese großen Massen an Daten auch effizient. Das ist so unser Deploying-Tool. Okay, so also das ist quasi eine klassische Datenverarbeitungspipeline. Die kenne ich auch genau unter diesem Begriff, kenne ich die zum Beispiel auch aus der Astronomie, wo die Rohdaten dann auch irgendwie gefiltert und so weiter werden müssen. Genau. Wir nutzen das jetzt bei uns gruppenintern mehr so fürs Rapid Prototyping dann schon mal. Mal gucken, sprechen die und die Filter an, weil jedes Mal das wieder neu runterprogrammieren ist für mich, ich bin es halt auch ein bisschen mühselig und dann gebe ich es später erst an Rayet weiter, der dann unser Java-Mensch ist. Der hat halt auch technische Informatik studiert. Ja. Ich bin Chemiker. Ich habe so auch mal, zwar als Ingenieur auch mal gelernt, aber das ist natürlich bei weitem nicht so effizient, was der macht. Ja. Gut, also im Prinzip ist es ja eine Domain-Specific Language, ne? Eine domain-spezifische Sprache für Datenverarbeitungspipelines und da kann man ja im Prinzip dann auch effizienten Code draus generieren. Das muss man ja nicht unbedingt dann nochmal nachbekommen. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen reingepackt, weil ich gedacht habe, da springst du mit Sicherheit drauf an. Erfolg. Aber ich finde es halt auch, für mich war das halt auch ein spannendes Tool, weil das mir halt auch immer sehr mühselig natürlich war. Ich habe da drin gibt es eine Skriptsprache, ein paar wenige, aber im Endeffekt bemühe ich mich immer, möglichst wenig zu skripten, möglichst viel mit Ikonen zu machen, ja. Auch wenn dann vielleicht die Pipelines ein bisschen komplexer werden. Einige meiner Kollegen, die packen dann in eine Ikone total viele solche Skript-Codes rein, was ich eigentlich dann, da korrumpieren sie die eigentliche Idee da dran, ja, weil dadurch kannst du natürlich die Pipeline direkt nicht mehr durch ihre Ikonenrepräsentation verstehen und dann hilft es natürlich Rayet auch nicht mehr, da musst du erstmal wieder die ganzen Codes, die da drin sind, auseinanderklabüstern, um die dann wieder in sauberen Java-Code zu übersetzen. Ja. Ich hatte auch zu der Firma und zu den Leuten schon mal gesagt, Mensch, wenn das schon so weit seid, mach doch da einen Compiler dazu. Ja, eben, genau. Ne? Und also, der Witz ist aber, das haben die noch nicht gesehen. Das ist in der Biologie noch nicht so, dass die das schon so gesehen haben. Nee, die wollten es explizit so haben, dass es eben keine Languages. Ich habe da, die haben extra Loop-Schleifen und sowas, haben sie extra alles rausgelassen. Ich weiß jetzt natürlich mit ein bisschen Schmalz, mit so einem Filter, ich habe das alles schon improvisiert dann, ja. Man korrumpiert solche Systeme und macht sie eben so. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ingenieurs. Ich könnte jetzt da anfangen, euch irgendwas zu erzählen über DSLs und Compiler. Das tue ich jetzt nicht, weil das ist ja keine Episode hier, wo ich euch erzähle, wie ihr eure Software zu bauen habt. Ja. Aber du siehst das Potenzial da, ne? Und sind einem die Hände gebunden und zum Beispiel in MATLAB mittlerweile, die haben auch so ein grafisches Tool da drin und Octave, das ist dann als frei, die haben auch eine ganz gute grafische Repräsentation. Bei MATLAB, jetzt mache ich da so ein bisschen Werbung, aber da weiß ich halt, die haben dann halt so ein Runtime-Environment und da hast du mittlerweile ein Java-Interface dafür und dann kannst du direkt diesen Code rausschmeißen, das fällt dann durch dieses Interface durch und du sprichst das Runtime-Environment an und da hast du überhaupt keinen Aufwand, das da noch in Java zu integrieren. Genau. Also wir bauen halt eben gerade genau sowas auch, ne? Also von dem her. Aber egal. Aber nochmal, das ist ja eigentlich dann das Tool, das jemand verwendet, nachdem die Assets schon gelaufen sind, weil dann quasi die Daten verarbeitet werden, richtig? Wir machen auch damit vorher die Datenbankselektion, ja, weil wir müssen ja zum Beispiel gucken, wir haben ein ganzes Set an Deskriptoren, ja, und wir testen damit Deskriptoren, ja. Also, Deskriptoren waren nochmal die numerische Beschreibung von so einem Ligand oder so einer Substanz. Genau. Okay. Ein Deskriptor ist sozusagen, ist eine Beschreibung für ein Ligand. Da gibt es alles Mögliche. Da gibt es unterschiedliche Klassen dann, je nachdem, wie komplex dass die aufgebaut sind. Das ist von einem Zahl über einen ganz normalen Vektor bis hin zu einer großen Matrix. Und da gibt es auch multidimensionale Matrix. Das ist ganz klar. Ne? Also das ist typische Informatik dann halt. Ja. Ne? Also die unterschiedlichen Klassen der Deskriptoren, die kennst du dann auch als Klassen in der Informatik. Bloß, dass die dann halt hier natürlich noch abstammen von, ich sag mal, der mathematischen Beschreibung der chemischen Struktur. Ja. Ne? Ja. Also die richten sich halt an die chemische Repräsentation. Ja. Ne? Okay. Und da müsst ihr quasi, wie du gesagt hast, auch eben filtern, um eure Subsets für ein bestimmtes Essay zu machen. Das macht ihr aufgrund von Kriterien, die im Prinzip algorithmisch beschrieben werden und dann eben auch durch so eine Pipeline. Genau, damit testen wir die. Später läuft es dann alles in unserem JavaScript, weil das ist dann doch nochmal effizienter als diese grafischen Schnickschnack da. Ja. Ne? Und da gucken wir dann doch ein bisschen auf Effizienz. Ja. Aber mittlerweile, die haben auch schon ganz gute Performance jetzt zusammen. Mittlerweile ziehen wir da auch einiges schon durch. Also jetzt so unsere Screening-Bibliotheken so mit 30 bis, wir wollen in der Endausbaustufe mal bei 100.000 Compounds, das macht das Ding locker. Ja. Also erst bei meiner Datenbank, die hat jetzt glaube ich 70 oder 80 Millionen Entities, da geht das Ding dann so ein bisschen in die Knie. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann halt höherdimensionale Geschichten machst. Ja, da werden die Queries einfach kompliziert und dann, ja klar. Ja, genau. Und vor allen Dingen, das größere Problem ist dort eben die Skalierbarkeit. Ja, also wenn du dann was parallelisierst, diese Übergabe aus diesem HTML Tomcat tralala Dings dann in irgendein so ein paralleles Dings wieder, was sie da hinten dran haben, das wissen wir ja alles nicht. Ja, das hat natürlich einen riesigen Overhead. Okay. Ja. Und den versuchen wir natürlich dadurch, dass wir sozusagen diese Verteilung auf die unterschiedlichen Knoten dann mit der Hand oder beziehungsweise direkter zu machen, versuchen wir diesen Overhead, wo wir halt in diesem komplexen System da eben nicht überblicken können. Ja. Das ist ja auch ein kommerzielles Ding da, Pilot. Da können wir ja vieles nicht reingucken und da sind wir um Größenordnung schneller, wenn man es eben direkt macht. Okay. Ja. Aber so für die ersten Tests, ja, damit du auch siehst, dass du auf dem richtigen Weg bist, ist es natürlich essentiell, dann so ein Prototyping zu machen. Ja. Ohne jetzt im Detail auf die ganzen Software-Tools einzugehen, aber welche von den Schritten, die wir vorhin besprochen haben, also Identification, Isolierung, Screening, Synthese, welche lassen sich da halbwegs sinnvoll softwaretechnisch unterstützen? Also bei der Target-Identifizierung, da waren wir ja dabei, dann, das ist ja so jetzt ein bisschen so eine Zusammenfassung nochmal. Ja, genau. Das sind ja die ganze Sequenzanalysen, ja. Also das heißt also, wenn ich jetzt einen Mechanismus, einen Prozess identifiziert habe, dann will ich ja natürlich sehen, welches Target versteckt sich denn hinter diesem Prozess. Genau. Also sprich, ich sehe, da wird irgendwas umgesetzt oder irgendein Signal ausgelöst, ja. Dann will ich sozusagen dieses Molekül identifizieren. Ja. Da geht es dann in die Sequenzierung und in die Bioinformatik. Da gibt es natürlich die ganze Bioinformatik, diese Omics-Geschichten da, das ist alles, also das geht nur noch mit dem Rechner. Also die ganzen Sequencer, ja, die jagen dir mittlerweile Kilo- oder Megabasen am Tag durch, um die zu identifizieren. Das sind natürlich Massen an Daten, die du anders als mit dem Rechner gestützt überhaupt nicht mehr machen kannst. Ja. Wenn du dann bei der Target-Isolation bist oder auch bei der Strukturaufklärung, dann gehen wir dann sozusagen von der Sequenzastrologie weiter zu den Molekülschubsern. Das ist dann die ganze Molekülsimulation. Das heißt also, da versucht man jetzt sozusagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kristall und ich weiß, das ist ja jetzt festgefroren, ja. Also, was wir vorhin erwähnt haben, so diese Variabilität in der Active Site, die möchte ich ja doch irgendwie abschätzen, ja. Das heißt also, ich nehme einen Kristall, nehme da sozusagen eine Repräsentation des Moleküls raus, leg die im Computer in ein Wasserbad rein und lass das Ding einfach mal drauf loszappeln und guck mal, wie verhält sich das da, um dann abschätzen zu können, wie sich das denn bewegen kann. Das korreliere ich natürlich alles mit experimentellen Daten natürlich, ja, aber da läuft fast alles am Rechner. Ja. Auch selbst die X-Ray-Geschichte an sich, das ist rechnergestützte Systeme. Ja. Also, dann gehen wir weiter hier zum Screening, den dritten Schritt. Da kommt im Endeffekt erstmal das Library Design. Bevor überhaupt irgendwann mal ein Screen kommt, musst du eine Bibliothek erstellen. Ja. Das Interessante, was mir jetzt so erst vor ein paar Tagen dann aufgegangen ist, wir geben ja damit die Ergebnisse auch vor. Ne? Also im Endeffekt bestimmen wir für die Biologen, was am Ende rauskommt. Genau, was nicht geassayed wird, weil ihr es nicht ins Library getan habt, ne? Genau. Ne? Also das heißt also, wir geben die Ergebnisse vor. Das ist ja auch statistisch für uns wichtig, dass wir dann bestimmte Ergebnisse vorgeben. Ja? Daraus ergeben sich ja auch schon wieder bestimmte Parameter. Wenn die jetzt in einem Essay nicht erfüllt werden, kann ich direkt sagen, hat der Screen überhaupt funktioniert oder nicht. Ja. Da brauche ich mir nicht mal die einzelnen individuellen Strukturen angucken. Das sehe ich schon an wenigen Summenparameter, an den Rohdaten der Essays. Das ist wie die Matrix lesen sozusagen. Ja, das bei uns, viele von den Operators, die brauchen gar nicht mehr an die ausgewerteten Daten sehen. Die sehen schon an den Rohdaten, das kann nicht stimmen. Ja. Also da ist was schiefgelaufen. Also da wurde falsch vorselektiert. Ne, beziehungsweise da ist auch vielleicht am Essay was anders gelaufen, als man sich's überlegt hat. Ja. Okay, ja. Das Problem ist ja, dieser Primär-Essay, also diese erste Screening, die erste Screening-Runde, da gibt es mehrere Screening-Runden dann, diese erste Screening-Runde ist halt wirklich zum Teil das erste Mal, dass sozusagen so ein Target auf viele, viele, viele unterschiedliche Compounds losgelassen wird. Mhm. Das heißt also, solche Daten hat man vorher schlichtweg nicht. Das musst du dir erstmal, da musst du erstmal auch ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wie verhält sich das Target in so einem Screen. Da kommen die erstaunlichsten Überraschungen, Ergebnisse raus, Sachen, die man vorher so gar nicht gedacht hat. Mhm, ja. Wenn du jetzt dann diese Screening-Runden überstanden hast, ja, das sind überall übrigens auch jeder von dem Schritt ist auch so, gerade im Drug Development dann auch so ein Fail-Point. Ja? Also über jedes von diesen Schritten musst du auch rüberkommen, damit du im Arzneimittelentwicklungsprozess auch weiterkommst. Wenn du dort irgendwo scheiterst, also wenn du jetzt mittlerweile beim Screening zum Beispiel schon scheiterst, ja, dann wird wahrscheinlich dieses Target gar nicht mehr weiterverfolgt werden, weil man es einfach nicht in den Griff kriegen wird. Ja. Da ändert sich jetzt mittlerweile eben genau durch diese Kombinatorik von Substanzen ändert sich da so ein bisschen auch einige Paradigmen, aber das sind dann auch wieder andere Technologien, die dann damit reinspielen. Ja. Ja. Okay. Wenn ich jetzt so einen Bunch an, also so ein Hit-Cluster habe, ja, dann muss ich erstmal verifizieren, ist das wirklich da drin, was ich da gemessen habe, ist das wirklich noch im Näpfchen drin. Dann gibt es eine sogenannte Resynthese, das wird wirklich experimentell gemacht. Und da als nächsten Schritt wird sozusagen in der Bibliothek, gehe ich jetzt mal von aus, ich habe ja einen Hauptrepräsentanten, das ist ja bestimmt noch nicht das Optimum. Das heißt also, ich muss jetzt sozusagen mit diesem ersten Datensatz, den ich habe, gehe ich in die Synthese und dann mache ich Kombinationsbibliotheken. Das heißt also, ich mache aus einer Leitstruktur, ja, versuche ich sozusagen nochmal Strukturen abzuleiten, die dann vielleicht ähnlich sind und macht dann so dieses Structural Refinement. Ja. Aha, das heißt, du machst quasi erstmal eine grobe, Das ist das Primärscreening, okay. Genau. Ja, genau. Ja, das ist meine Bibliothek, meine Diversitätsbibliothek, gibt nicht mehr her. Die gibt mir nur einen groben Hint. Ja. Ja. Und dann geht es in die Synthese, da werden diese groben Hinweise verifiziert. Und in der Synthese gibt es auch schon wieder Computersysteme, die dir dann vorschlagen können, ja, geh in die und die und die und die und die Richtung, können wir noch Reaktionen weiterbauen. Mhm. Das heißt, da gibt es Syntheseplanung, da gibt es auch dann Aktivitätsrefinements. Also das heißt also, der Chemiker, der dort baut, baut nicht nur ein Molekül, der baut auch wieder x Moleküle, der vervielfacht die wieder. Ja. Ja. Ja. Dann wird sozusagen mit diesem Subset wieder eine Art Screening gemacht, bloß das sind in der Regel dann nur ein paar hundert Substanzen. Ja. Ja. Und mit diesen paar hundert versucht er diese Struktur, diese Aktivität der Struktur noch besser rauszuarbeiten. Das heißt also, von meinem groben Schnitt versucht er sozusagen den Schlüssel feiner auszuarbeiten, um sozusagen die Aktivität der Struktur zu optimieren. Ein bisschen so, wie wenn du Zahlenraten machst, ne? Und dann fängst du ja schon mal an mit 50 und dann mit 100 genau. Und dann machst du es immer so kleinere Intervalle immer genauer passend genau, und machst genau, da immer genau, eine genauere Analyse. Und dann machst du ein Refinement und da hilft dir natürlich auch der Computer ganz viel. Ne? Also dieses, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dieses QSAR, Quantitative Structure Activity Relationship, das sind dann die typischen Begleitanalysen, die du dort mitmachst. Ja? Wir nehmen das Target, wir nehmen die Liganden, die wir kennen, also alles an Wissen, das wir jetzt angehäuft haben über Schlüssel und Schloss, packen wir da zusammen und versuchen sozusagen den optimalen Liganden das Million-Dollar-Molekül zu bauen. Ja. Okay. Und wenn man das dann hat, dann geht es dann so langsam in diese ADME- und TOX-Geschichte. Das ist das, was wir ganz am Anfang hatten. ADME heißt Absorption, Distribution, Metabolisierung, Exkretion und T für Toxicity. Ja? Jetzt gehen wir vom Target weg und überlegen uns, was passiert, wenn das Ding wirklich in einem größeren Kontext auftaucht. Also sprich, was würde denn passieren, wenn ich das jetzt schlucke oder sowas? Ja. Und bevor du das natürlich irgendeinen Menschen gibst, ja, machst du erstmal am Computer, gibt es da bestimmte Modelle, wo du bestimmte Enzyme kennen wir eben, da wissen wir, dass die toxisch sind. Mhm. Wenn ich das sehe, der kriegt einen hohen Score, zum Beispiel an den Zytochrom, bestimmte Zytochromfamilie, dann fällt das Ding weg. Das mache ich natürlich schon auch am Anfang. Ja. Da gibt es dann immer solche Feedback-Schleifen, die kommen schon nach vorne mit rein. Das ist klar, das versucht man, was ich mit dem Computer schon früh rausfummeln kann, schmeiße ich natürlich möglichst früh weg. Ja. Aber wir haben auch bei uns Tierversuchsanstalten mit dabei, die dann Mausmodelle machen, also Tierversuche machen. Diese Daten bekommen wir zum Teil auch und müssen die dann auswerten, um dann sozusagen, bevor wir in den Menschen gehen, dann bestimmte Eigenschaften zeigen zu können. Und da versuche ich natürlich dann möglichst schnell oder versuchen wir dann möglichst dann auch anhand dieses Modells, die Maus ist da in dem Fall das Modell, ja, dann zu extrapolieren, was könnte denn passieren, wenn es in der Maus sich so und so verhält, was könnte denn passieren, wenn es dann in Menschen kommt. Also um einfach die höchstmögliche Sicherheit dann zu bekommen, bevor man dann in die klinische Studie geht, die dann natürlich erst am gesunden Menschen dann stattfindet. Also natürlich jetzt wieder voll im Medikamenten entwickeln, ne? Ja, klar, natürlich, ja. Aber das ist aber dann schon das Ende, ja. Und wir sind Grundlagenforschung und Präklinik und da geht es dann in den klinischen Bereich und das machen wir nicht mehr hier. Ja, klar. Es ist zurzeit sehr spannend, weil es ändert sich sehr vieles, ja. Und es kommt jetzt viel, viel mehr, also mein Chef sagt immer, die niedrigen Früchte sind gepflückt, ja. Das, was mal leicht und schnell zugänglich war an Targets, die haben wir. Ja. Und jetzt kommen die komplizierten Sachen. Ja, jetzt wird es richtig fies. Ja. Und diese Separation Klinik, Präklinik, Grundlagenforschung, das wächst jetzt wieder immer mehr zusammen. Vorher hat man sich immer mehr so auseinanderdividiert und jetzt, du merkst, die Teams wachsen, die explodieren mehr und mehr. Wir als Grundlagenforscher kommen viel, viel näher ans Bett ran, an die Klinik ran. Ja. Und umgekehrt, die Ärzte kommen zum Teil auch wirklich hier in die Grundlagenforschung und kommen direkt mit Problemen auf einen zu. Ja. Also gerade zum Beispiel, wir arbeiten viel mit dem MDC zusammen, dem Max-Delbrück-Zentrum hier, ist bei uns auf dem gleichen Campus. Mhm. Ja. Und die haben jetzt noch ein Spin-off gegründet, das ist das Berlin Institute of Health, also das Berliner Institut für Gesundheitsforschung, BIC, genau so. Ja. BIH im Englischen dann. Das ist eine Kooperation zwischen diesem Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin und der Charité direkt. Ja. Du siehst durch diese Computerunterstützung und durch die höhere Integration wieder, ja, durch die Beschleunigung von diesem ganzen Mechanismus, ja, wächst das natürlich alles wieder zusammen. Deswegen versucht man natürlich, solche Assay-Systeme immer möglichst kleiner, möglichst effizienter zu machen, möglichst mehr, immer mehr als Blackbox, ja, so wie du es erzählt hattest am Anfang mit diesen ELISAs, ja, um die dann natürlich möglichst einfach handeln zu können, sodass man die auch wirklich ins Feld rausschicken kann. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir dann im Hintergrund natürlich immer am Basteln. Da. Ja. Dann neue Sachen. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir kommen ja effizienter, wäre dann jetzt eine Kombination an Präparaten, ja, dadurch, dass natürlich dann die Gefahr auch steigt, das heißt natürlich, der Anspruch in dieser ganzen Kette hier, der steigt natürlich auch. Ne? Das heißt also, die Vorhersagen müssen zusehends immer präziser werden. Ja. Der ganze Aufwand, ja, also wenn ich ein Kombinationspräparat mache, ist natürlich viel aufwendiger, das dann sozusagen am Schluss dann auch als Arzneimittel. Ne? Deswegen, das ist im Endeffekt ist das ja ein Kreislauf. Ja? Wenn du aus den klinischen Studien wieder rauskommst, lernst du wieder was übers Target und unter Umständen fällt da wieder ein neues Target hinten raus. Das ist eine Schraube ohne Ende. Ja, genau. Also, und das ist auch was. Dadurch wächst es eben auch zusammen oder die Trennung ist nicht mehr so klar zu machen. Genau. Das ist dann schon irgendwo der Punkt, dann wo Drug Design und Drug Development wieder zusammen, die gehören ja zusammen im Endeffekt. Ja, klar. Klassisch, das Drug Design ist eigentlich so der Punkt, so zwei so Theoretiker, so mein Chef und ich, wir hocken vorm Screen, dann fällt ihnen auf einmal ein, ja hier noch zwei C-Atome, ja, und das hat dann zur Folge, dass dann in Köln 10 Doktoranden jeden Tag schreiend aus dem Labor rennen, weil sie halt das Ding synthetisieren sollen und halt erstmal jahrelang nichts hinkriegen. Ja. Also, also das klassische Drug Design ist eigentlich das gewesen, man hat ein Target, man hat es sich auf dem Rechner angeguckt und hat dann sozusagen die Active Site identifiziert und da rein möglichst gut einen Wirkstoff, einen Liganden reingebastelt. Ja, das ist. Kann man ganze Bücher drüber schreiben, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und hier jetzt Das war ja jetzt vor 2 Jahren, war da auch der Chemie-Nobelpreis hier für eben auch für diese, für die computergestützten Systeme. Ja, das, so lange hat es gedauert, ne, bis Ja. die, bis da, bis das jetzt so tief reinkommt. Aber dafür ist es jetzt sozusagen natürlich essentieller Bestandteil und das kommt praktisch so tief rein und mit der Masse der Daten kommst du natürlich eigentlich gar nicht mehr drum rum Klar. als an Rechner. Klar. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende, oder? Ja, Gibt es noch würde ich auch sagen. irgendwas, genau, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss noch sagen wolltest, so Wrap-up oder Wort zum Sonntag oder Famous Last Words oder irgend sowas? Ich glaube, hat da eigentlich schon irgendjemand mal Ja gesagt? Sag mal. Ach, es gibt Leute, die wollen dann irgendwie Bücher verkaufen oder wollen nochmal auf eine Webseite hinweisen oder so. Ja. Oder auf Spendengelder, so nach dem Motto, uns kann man Ach so, unterstützen, ach sowas so, kommt öfters mal vor. Aber die ja. meisten Leute reagieren so wie, nee. Ja, nee, eigentlich so richtig einfallen tut mir jetzt auch nichts mehr. Genau. Wenn du noch Fragen hast oder wenn die Hörer Fragen haben, können sie natürlich immer gern sich an mich wenden. Das ist klar. Da Ja, kann man also gerne nochmal Diskussionen aufmachen. kann deine Webseite entsprechend mit verlinken oder es kommen dann halt Fragen in den Kommentaren zur Episode. Ja, genau. Wenn der dann Genau. könnt ihr da, könnt ihr da. Genau, 2013 war der, habe ich jetzt gerade noch mal, war der Nobelpreis für die Entwicklung von Multiskalenmodellen. Ah, okay. Das heißt, die Jungs haben dann, die haben dann sozusagen diese Proteinsimulation dann gemacht. Ja. Und das wollte ich doch noch nachliefern. 2012 war nämlich der Nobelpreis für die G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Und das sind jetzt erst solche Geschichten. Der ist noch gar nicht so lange aufgeklärt und dann sieht man auch erstmal, wie weit weg wir davon sind, zu sagen, wir haben es wirklich verstanden. Das ist vielleicht der Abschluss, ja. Das war auch in unserer Vordiskussion ja auch mal das Thema, Mensch, ist das überhaupt dann, was wird denn überhaupt noch Genau, geforscht, ja? Ja, und man muss dann ehrlich sagen, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, ja? Also das ist wirklich ganz tiefe Grundlagenforschung, ja. Und die Vollsequenz, jetzt muss ich gerade gucken, also das war Anfang der 2000er Jahre, dass dieser Rezeptor kristallisiert wurde. Und das ist wirklich so ein erster Meilenstein gewesen jetzt wieder. Und das ist jetzt gerade mal 15 Jahre oder 10 Jahre her, ne? Und das sind noch so viele, viele, viele Targets, da haben wir noch nicht mal eine Idee von, ja. Und dann die ganzen Bakterien und Viren noch ganz, also ich rede jetzt wirklich jetzt erstmal nur von Target, die wir noch in unserem Körper drin haben, ja. Und von Interaktionen und Wechselwirkungen im Körper, die wir alle noch nicht kennen. Und dann die ganzen Viren und Bakterien noch dazugenommen, da können sich noch viele, viele Generationen an Wissenschaftlern die Zähne dran ausbeißen. Das ist ein schönes Schlusswort. Im Übrigen hast du jetzt doch noch was gesagt. Ah ja, jetzt wo du sagst, ja, genau. sind wir jetzt schon im Off oder sind wir noch in der Sendung drin? Wir sind noch in der Sendung drin, aber ich glaube, wir könnten jetzt mal kurz Ade sagen und dann sind wir fertig mit der Ja, Sendung. okay, dann Danke fürs vielen Dank. Mitmachen. Ja, und danke für die Einladung. Gerne. Ja. Ja, das war's. Vielen Dank, Bernd, fürs Mitmachen. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass ich von dir irgendwann noch eine E-Mail bekomme, in der drin steht, dass deine Frau jetzt doch auch Bock hat mitzumachen und den restlichen Teil der Medikamentenentwicklung zu besprechen. Das wäre, glaube ich, eine klasse Ergänzung. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, wie üblich, ne? Ich hoffe euch, dass das nicht nervt, aber ich muss euch das, glaube ich, schon immer wieder sagen, dass ihr auf die Webseite gehen sollt und Sterne vergeben oder Feedback schreiben. Gern auch unserem Gast Feedback schreiben, beziehungsweise mir Feedback geben, das ich dann in den Gast weiterleiten soll. Die freuen sich mit Sicherheit auch über Feedback zu dem, was sie hier so erzählen. Und ja, natürlich euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und man hört sich wieder in 2 Wochen, da dann wieder mit was Englischem. Ciao.